Neues Jahr, neues Glück. Wie wäre es denn mal mit einem neuen Telefonanbieter oder Stromtarif? Oder einer neuen Schokolade. Ich habe da was ganz Tolles mit Pistazien erfunden. Ist mir egal. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der wie immer gute Vorsätze für das neue Jahr hat. Sparen, Sport, gesünder ernähren und so weiter. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo. Hallo. Herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 154. Ausgabe. Yes. Zur letzten in diesem Jahr. Oh. Und zur letzten Ausgabe des Jahres haben wir ihn eingeladen. Marc, schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Hallo René, hallo Stefan. Wir beginnen diese Folge standesgemäß mit einem spanischen Weihnachtslied, neu interpretiert, soeben gehört als Idee beim befreundeten Podcast Gemischtes Hack. Aha. Es heißt dann nämlich Verlegt Laminat. Ach so. Verlegt Laminat. Ich habe gedacht, Los Tannos Baumos, Los Tannos Baumos. Das geht ja schon mal gut los hier. Spanisch hast du gesagt, ja? Ja. Ja, dann war ich doch richtig. Nein. Nicht? Also dagegen verwirren wir uns. Bevor ihr jetzt verwirrt seid, für uns liegt Weihnachten natürlich noch vor uns. Stimmt. Für euch, ihr habt es schon hinter euch und habt wahrscheinlich drei Kreuze gemacht und seid reich beschenkt worden, habt bei eBay alles reingestellt, nein, keine Ahnung. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Ja, noch was Organisatorisches. Üblicherweise treffen wir uns alle 14 Tage zur Aufnahme, aber... Jetzt verrate mich alles. Ja, wieso denn nicht? Nein, das ist ja wichtig, weil die News heute sind nicht new. Genau. Wir kommen heute aus der Konserve. Also der News-Bereich heißt heute Old-Bereich. Ja. Und es ist einfach so, dass wir uns einen kleinen, klitzekleinen Kurzurlaub gönnen und deswegen nehmen wir jetzt einfach schon eine Woche nach der letzten Aufzeichnung auf, damit ihr da draußen ein bisschen was zu hören haben. Wie jede große Show wird unsere letzte, jahresletzte Aufzeichnung oder letzte Folge natürlich auch im Sommer aufgezeichnet. Richtig, wir sitzen hier mit kurzen im T-Shirt. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum es draußen so dunkel ist, für die, die das Video sehen, es ist 4.45 Uhr, der Sonnenaufgang steht noch bevor. Ja, genau, der Tag hat 24 Stunden. Warum ein Drittel davon sinnfreierweise mit Schlafen verbringen, wenn man eine Podcast-Folge nach der anderen aufnehmen kann? Genau, man muss ja Prioritäten setzen. Gut, ja, aber für uns das letzte Mal dieses Jahr 2024. Herzlich willkommen 2025. Seufz. Richtig. Und ich habe schon die erste Neuigkeit. Oh. Ab heute. Eine Oldigkeit. Ja, nee, das ist eine Neuigkeit. Wir tun so, als wäre jetzt 2025. Ah ja. Wir leben jetzt die Medienlüge. Ab heute dürfen, wenn ihr den Podcast am 1.1. hört, nee, wann hört man den denn eigentlich? Man hört mal ab 30. Dezember. Ah ja, ab übermorgen dürft ihr mit eurem Mercedes, ich glaube, der ist der Einzige, der das kann, in Level 3 autonom auf der Autobahn fahren, bis zu 95 km/h. Das heißt, während der Autofahrt Handy spielen, Netflix gucken, lesen. Erinnert sich ja gar nichts. Hurra. Ja. Aber nur Level 3. Aha. Also Level 3 heißt, glaube ich, man muss noch im Fahrzeug sein und man muss noch im die Hände am Fahrzeug, am Lenkrad. Ja, es macht schon Sinn, wenn man mitfährt, oder? Also es wäre mal interessant, das können wir mal recherchieren, was diese Level, wie diese Level einzustufen sind. Das wäre von Vorteil, ja. Also ja. Autonomes Fahren. Wundert euch bitte nicht, wenn Leute an euch vorbeifahren, die gerade ganz vertieft in ihre Zeitung oder in ihr Buch sind. Ist alles gut. Eine weitere Überraschung fürs nächste Jahr ist natürlich die Regelung, also es ist alles schon in Gesetz gegossen und ab 1.1. greift das dann, dass man abgetragene Anziehsachen, Klamotten auch genannt, die dürfen nicht mehr in den Hausmüll. Man ist jetzt gezwungen, ab 1.1., ab 2025, ist man gezwungen, das zum Altkleidercontainer zu bringen oder was weiß ich, vielleicht kriegen wir die alten grünen und grün-weißen Tonnen, wo wir damals unseren Glasabfall reingedonnert haben, was ja hier weggestrichen wurde, zusammengestrichen wurde. Man muss es selber zum Glascontainer irgendwie bringen. Vielen Dank, sagen da die älteren Leute vor allen Dingen. Vielleicht kriegen wir diese Tonnen wieder und sind dann einfach neu beklebt mit, jetzt können sie hier Schuhe und Klamotten einschmeißen. Sicherheit nicht. Nee. stellen die dir wieder einen Glascontainer hin. Mhm. Und das heißt, du musst es in so einen Container werfen, wo du nicht mal weißt, ob der legal aufgestellt wurde. Weil das scheint sehr verbreitet zu sein. Ja, das Leute haben wir nach Container irgendwo nach etlichen Jahren haben wir die endlich aus dem Straßenbild entfernt und jetzt kommt da so ein Gesetz und wer weiß, wer da wieder aufspringt. Noch irgendwas Neues dieses Jahr? Stefan, aus der Verkehrsecke vielleicht. Du aus bist der Verkehrsecke? Ja unser BVG. ÖPNV 2025. Was ist anders? Was ist anders? Im Bus nur noch hinten einsteigen. Naja, was ist anders im Vergleich zur letzten Folge? Oh, Stefan geht auf Seite 2 in seinem Skript. Nee. Also wir können kurz ein Recap machen. Recap? Was heißt das auf Deutsch? Für dein Berlin-Ticket. Ja, na, es kann sein, dass das bei einigen Leuten vielleicht noch gar nicht angekommen ist, so richtig. Weil ich weiß auch nicht, ob heute, wo der Podcast rausgekommen ist, die Details schon feststehen. Zumindest, ob schon die Information an die BVG-Kunden gegangen ist. Das Berlin-Ticket wird ja eingestellt. Hm. Und langes Rätselraten war, was mache ich denn jetzt mit meinem Jahresvertrag? Wurde mir gekündigt und ich steige von 29 Euro auf 71 Euro auf? Oder gibt es eine Alternative? Und Stefan, ich möchte, dass du, weil du bist unser Mann für den BVG, die wunderbaren Neuigkeiten für alle Inhaber des Berlin-Tickets bitte in die Oberfläche schaffst. Ja, weil es da noch nichts Konkretes gibt, hat Stefan natürlich auch. Doch, es gibt was super Konkretes selbstverständlich. Und einige Leute werden richtig abkotzen und andere Leute werden denken, Jackpot. Genau. Also. Gut, dann hat es also nichts gebracht, zu versuchen, dich in Schutz zu nehmen. Dann hau mal raus. Ja, es ist so, Shitstorm. Der Steuerzahler bzw. die Stadt Berlin investiert eine Menge Geld. Du hast recht, René, das Ticket gibt es nicht mehr. Es kann nicht mehr gekauft werden und es wird auch für Bestandskunden nicht mehr existieren. Aber die Bestandskunden werden automatisch in das Deutschland-Ticket überführt, wenn sie nicht kündigen wollen. Dann sind wir nicht bei 71, sondern bei 58. Oder? Nein, jetzt kommt der Clou. Genau, und jetzt kommt der Clou, weil du ja einen bestehenden Vertrag hast, können sie ja nicht einfach einen Preis ändern. Und wir sagen gleich dazu, ein Jahresvertrag. Ja. Jetzt kommt es darauf an, wann ihr den abgeschlossen habt. Genau, also die restliche Laufzeit erhaltet ihr das Deutschland-Ticket zum Preis des Berlin-Tickets, nämlich zu 29 Euro. Und könnt dafür in ganz Deutschland fahren, wenn ihr noch den alten Vertrag habt. Ja. Für 29 Euro statt für jetzt ja auch mittlerweile 58 Euro statt ursprünglich 47 Euro hat man jetzt quasi das Deutschland-Ticket, was man geschenkt bekommen. Ja. Die Verwirrung ist komplett. Woher kommen die 71 Euro, die du genannt hast? Das wäre das Standard-BVG-Ticket, die Alternative zum Berlin-Ticket. Also die BVG-Alternative heißt Monatsabo. Ja, die klassische Monatskarte. Und die kostet 71 Euro. Die Umweltkarte. Für AB? Ja. Für AB, ja. Und das war der Grund, warum ich auf zwei Berlin-Tickets umgestiegen bin, weil mir 71 Euro zu teuer waren. Pfennigfuchser. Und die 3 Euro, die ich jetzt gespart habe, die werden jetzt sogar zu einer Ersparnis von zweimal nochmal 30 Euro. Also der Hohn an der ganzen Sache ist ja der, das Berlin-Ticket, also wer sich für das Berlin-Ticket entschieden hat, hat sich ja explizit gegen das Deutschland-Ticket entschieden. Weil er es als zu teuer empfunden hat. Und kriegt es jetzt geschenkt. Quasi. Also eigentlich auch ein bisschen krank, aber so ist es halt. Freu dich drüber, René. Ja, da freue ich mich und ich hoffe, dass in einem Jahr, weil ich habe auch noch das Glück, dass ich erst zum Ende des Jahres gewechselt bin ins Berlin-Ticket. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich fast ein volles Jahr lang das Deutschland-Ticket zum Sparpreis und ich für die Hälfte, hoffe, dass sich in diesem Jahr dann irgendwas ergibt. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Ja. Nutze es auch. Mach ich. Ja, sehr gut. Ich habe mir gleich von der ersten Monatsersparnis einen Atlas und einen Globus gekauft. Das ist gut. Ein Deutschland-Globus. Deutschland-Globus natürlich. Reicht ja aus, ist ja nur in Deutschland gültig. Richtig. Ja, also schöne Sache durchaus, aber dann hat sich das Thema Berlin-Ticket auch sehr schnell erledigt. Leider. Das hat nicht lange gehalten. Das hat wirklich nicht lange gehalten. Traurig. Ja. Mir tut es wirklich leid, weil Mobilität ist ein... Das A und O. Wenn euch das nicht passt, habt ihr am 23. Februar die Gelegenheit, eurem politischen Willen erneut mit Hilfe eines Kreuzes kundzutun. Ja, das sollte man nicht allen Leuten sagen. Definitiv allen Leuten. Ja. Naja, den Verwirrten sollte man es nicht sagen. Lang ist nicht mehr. Es gibt keine Verwirrten. Naja, gut. Ja. Es gibt nicht Abgeholte, Liegengebliebene. Ja, gut, okay, dann mal so. Die nicht abgeholten sollten. Bildung ist nicht durch sollten nichts vielleicht einfach Privatfernsehen gucken an dem Tag. Mhm. Naja, ich bin gespannt. Also keine 2 Monate mehr, dann wählt Deutschland neu. Und jetzt gibt es ja schon ganz viele Diskussionen mit TV-Duell, wer darf dabei sein, wer nicht. Und yes, meine Güte, oh yes. Meine Güte. Da regnet es, also was heißt regnet, aber da ist eine Person, die hat schon gesagt, also passt mal auf hier, liebes Fernsehen, wenn ihr das da mit den TV-Duellen da so macht, dass ihr mich da nicht berücksichtigt, dann geht das zu den Anwälten. Ja, und da wird diese Person, ich bin jetzt nicht im Bilde, aber die wird dann wahrscheinlich Recht bekommen. Es ist halt leider so, dass in der Demokratie auch die zu den Mund öffnen dürfen, die man vielleicht nicht unbedingt hören will. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Das haben wir uns so ausgesucht. Genau, eine Demokratie muss das aushalten. Auch eine Alice Weidel. Die ist ja Kanzlerkandidatin der FDP oder Kanzlerin-Kandidatin der AfD. So, FDP, wunderbar, da wird die sich aber freuen. Also Marc, muss ich nochmal die Parteien angucken bis Februar. Ja. Am besten mag deine Entscheidung nur mit Wahl-O-Mat treffen und beschick uns vorher das Ergebnis. Den werde ich nicht brauchen diesmal. Ja, also Wenn man nach dem Ausschlussprinzip vorgeht. Also deine T-Shirt-Farbe und dein Versprecher verraten uns ja eigentlich schon ganz klar, in welche Richtung. Dir verrät nichts. Nee, es mag nicht hier Biertrinkerpartei oder so, war das nicht sowas? Oh, also ganz böses Thema. Blauer Pulli, ja, AfD-Wähler, du rote Socke, SPD-Wähler, ich gelb, ich wähle die FDP und gebe dir den Rest dadurch. Pass auf, jetzt muss ich mal einen Deadpool-Joke bringen. Weißt du, warum ich ein rotes T-Shirt anhabe? Damit man nicht sieht, wenn ich blute. Und jetzt weiß ich auch, warum du ein gelbes T-Shirt anhast. Damit man nicht sieht, wenn ich eitere. Wenn du pullerst. Wenn du pullerst. Ja. Er hat der Witz auf Hose gemünzt. Ja, und das war genau. Nicht gelb, sondern braun. Aber egal. Gut. Ich hatte gerade eben fast einen Haken zum Greifen gesehen. Genau. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Brücke. Jetzt muss ich sie ohne Brücke machen. Du warst auch Poker-Würfel-Weltmeisterin. Würfelpoker-Weltmeisterin. Würfelpoker-Weltmeisterin war ich, ja. ist das ähnlich wie richtiges Poker? Nein. Es ist gar nicht. Wird beim richtigen Poker gewürfelt? Ja. Naja, die Karten sind schon in irgendeiner Art gewürfelt, würde ich mal sagen. Nein. Wir benutzen Würfeln zum Würfeln. Ja gut, aber ansonsten im Prinzip ist dieses Jahr ist, nein. Nein? Überhaupt nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, guckt euch Fluch der Karibik Teil 2 an. Da spielen sie auf diesem Piratenschiff, diesem Geisterpiratenschiff von Davy Jones, spielen sie da ein Würfelspiel. Und das ist zufälligerweise genau das, was bei der Würfelpoker-Weltmeisterinnen-Olympiade immer gerne gezockt wird. Dieses Jahr findet sogar noch eine Weltmeisterschaft statt. Aber da kann ich leider nicht dran teilnehmen. Da bin ich dann schon auf Teneriffa. Also ich dachte, du musst deinen Titel verteidigen. Das geht aber nicht. Nein, mein Titel ist ja schon seit Jahren weg. Ach so. Ich habe nämlich, also ich hätte, hätte schon mal Interesse, mir das anzugucken. Ich war nämlich diese Woche, am Anfang der Woche war ich gewesen bei den Poker Sharks Berlin. Das ist ein Pokerverein hier in Berlin. Und ich habe einfach beim Training mal zugeguckt. Ich unterstütze sie ein bisschen bei der Webseite und dann haben die gesagt, komm mal vorbei. Poker-Training. Und fand ich auch erst komisch. Ne? Ich dachte, vielleicht da unglücklich zu gucken, wenn man vier Asse zieht oder so. Hm. Aber nee, es geht wohl darum, die pokern ganz normal, dann zeigen die sich halt die Karten dann im Nachgang und weil Pokern hat auch viel mit Mathematik zu tun offenbar und mit Wahrscheinlichkeit vor allem. Ja, wie auch immer, ich war da gewesen, ich wollte denen eigentlich ein paar Kartentricks zeigen, damit sie ihre Gewinnchancen zukünftig noch mehr erhöhen. Sie sollten bescheißen lernen. Ja. Blöffen die Sache doch beim Namen. Inspirieren. Egal. Auf jeden Fall kam es dann doch anders, weil es war ein Stuhl für mich frei und ich musste mitspielen. Ich wollte dich gerade eben schon fragen, wie viel du denn verloren hast diesen Abend. Erstmal ist es so, jeder hat die gleiche Summe an Pokerchips bekommen und der erste Satz mir gegenüber war, es wird nichts ausgezahlt. So, dann mit Trockenübung, das schon mal beantwortet. Okay, es war also alles weg. Nee. Von vornherein. Es wurde es ging klar. Also richtiges Geld. darf in Berlin auch gar nicht. Oder er darf generell nicht. Ich glaube, die dürfen nicht um Geld. Also es gibt natürlich Pokerturniere, da geht es um Geld. Im Wettkampf. Aber sie als Verein pokern ohne Geld. Mhm. Ne? Also bei uns in Köln, da gibt es so ein ums andere Etablissement. Da könnte die Polizei jede Woche, um nicht zu sagen jeden Tag, einreiten und Leute festnehmen, dass es nur so eine Freude ist. Ja, ist halt ein Glücksspiel. Ne? Und um Geld ist halt schon mal gar nicht okay. Also ich habe mich ja ein bisschen damit dann jetzt auch beschäftigt, also mit dem Leuten mit den Regeln nicht, aber dazu gleich. Und habe festgestellt, das ist schon, bei denen geht es wirklich um mehr. Es geht um Gemeinschaftlichkeit, es geht um Strategie. Also die sehen das schon sehr, sehr sportlich. Ne? So, ich weiß, also da saß er am Tisch und mein Problem war, ich habe vom Pokern nicht so viel Ahnung. Also ich wusste irgendwie, dass es ein Pärchen und zwei Pärchen. Ein Flash. Ja, da hört es schon auf. Und jetzt habe ich mitgespielt. Ne? Ich wusste auch so mit dem Setzen und wenn man checken kann und so, wusste ich alles gar nicht. Und ich habe tatsächlich in einer Runde zwei Leute rausgeworfen. Ui, Anfängerglück. Das würde man so nennen, ja. Die hatten wirklich sehr, sehr gute Karten. Es war tatsächlich so, ich hatte irgendwie, ich glaube, eine 5 und eine 7 und dachte, oh, das wäre der Anfang einer Straße. Da fehlt ein bisschen was und habe dann eben hab dann unterm Tisch schnell gegoogelt, wie eine kleine Straße aussieht, weil vielleicht ich dachte, vielleicht kriege ich eine kleine Straße hin und habe auf Bildersuche geklickt. Ja, was habe ich gesehen? Lauter Straßen, also so Straßen. Mhm. Und dann war es aber auch schon zu spät, dann musste ich halt, dann dachte ich, okay, ich gehe, das wird schon irgendwie eine Straße werden. Und zwei Leute gingen all in. Das heißt, in der Situation siehst du gar nicht alle Karten, die aufgedeckt werden, sondern du musst, wenn du mitmachen willst, halt dann bezahlen und dann legst du deine Karten auf den Tisch. Und die hatten so irgendwie schon andere Karten auf den Tisch getroffen. Ich glaube, drei lagen da, zwei fehlten noch. So, und der eine hat ein sehr hohes Pärchen schon liegen gehabt, der andere hat auch irgendwas Hohes. So, und jetzt treten sie die vierte Karte um auf den Tisch und das war ein Teil meiner Straße. Und dann sagten die, nee, komm, das wäre ja ein Zufall, drehen die fünfte Karte um und meine Straße war komplett. Das ist wirklich Anfängerglück. Zwei Leute durften nach Hause gehen, also die mussten nicht, aber einer von denen war der Berliner Vizemeister. Der war auch gar nicht so glücklich, glaube ich. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen, dass ich so chaotisch gespielt habe und das offenbar funktioniert hat. Du musst dich doch für sein Unvermögen nicht entschuldigen. Nein, ist ja ein netter Typ, aber ich glaube, er wirkt wirklich unglücklich, weil wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, geht das so ein bisschen in die Statistik ein. Hast ihm die Statistik versaut. Ja, toll. So, und dann hatte ich im Laufe des Spiels noch jemand anders rausgeworfen. Ich habe gemerkt, auch mit einer 2 und einer 3 kann man in der Hand sehr viel anfangen, weil ich hatte gesehen, dass jemand neben mir sitzen ist, hatte im Laufe der Partie einen Flush gemacht. Das ist ja, wenn man alles in einer Farbe hat oder fünf Karten in einer Farbe. Eine Straße in einer Farbe. Das ist ein Royal Flush, oder? Nein, Royal Flush ist, wenn es auf dem Ass endet. Ah ja, okay, gut. Ja, du siehst, also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann mit der 2 und der 3. Es könnte sein, dass es auch eine besondere Farbe ist, dass es das Kreuz sein muss oder so. Bin ich der Falsche. Ja. Ich hatte mit den niedrigen Karten halt gespielt und weil ich dachte, vielleicht kriege ich einen Flush oder eine Straße. Ich hatte nämlich eine Pik 2 und eine Pik 3. Ja, und nichts davon kam. Ich hatte nachher, war wieder dieselbe Situation, zwei hatten ein hohes Pärchen oder ein Drilling oder so und ich habe dann meins hingelegt und ja, zwei Dreien und zwei Zweien und drei Dreien, glaube ich, waren es nachher. Also ein Full House. Ja, und ich wusste in dem Moment gar nicht, dass es höher ist als das andere, was auf dem Tisch lag, habe ich mich natürlich drüber gefreut. Und da ist der nächste rausgegangen. Ich glaube, in der Situation, ich bin mir nicht sicher. Es ist sehr, sehr gut für mich gelaufen. Und sie haben wirklich gedacht, ich verarsche sie. Sie haben gedacht, das ist alles ein Bluff. Die haben gesagt, ey, der tut nur so, der hat richtig Ahnung. Aber ich saß manchmal so lost da. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und kann ich checken? Ja, das muss ich wie hier, ja, genau. Dann hieß es so, ja, du bist dran. Ich sage, ja, ich will mitmachen. Ja, dann musst du jetzt 1600 auf den Tisch legen. Da habe ich die Farbe der Chips angeguckt, habe die irgendwie zusammengesucht. Und so ging es die ganze Zeit. Oder die guckten mich alle erwartungsvoll an. Ich denke, was ist denn? Ja, du musst deinen Einsatz legen. Hätten sie unseren Podcast gehört, hätten sie gewusst, dass René mit Zahlen und mit Mathematik im Speziellen nicht so viel am Hut hat. Ich hatte einen freundlichen Sitznachbar, der nachher schon zum Ende der Partie automatisch immer von mir die Chips genommen hat und hingelegt hat. Weil er genervt war. Ja. Also genervt waren einige, wenn ich dann nicht mitgemacht habe, weil ich dann gefoldet habe, wie der Profi sagt. Also gesagt habe, ich steige aus. Dann war Erleichterung im Raum. Erleichterung oder vielleicht Missmut, weil du dich dadurch natürlich unangreifbar machst. Sie können dir deine Chips nicht abnehmen, wenn du aussteigst. Nee, ich habe ja auch gelernt, man soll nicht jede Hand spielen. Absolut. Ich habe auch der Spruch, ich möchte die Karten zum Ende noch sehen und ich kann es mir leisten. Wenn man so viel Chips hat, ist auch nicht der richtige Ansatz. Das kommt auch ein bisschen falsch rüber. Ja, es hat auf jeden Fall, mir hat es Spaß gemacht, aber ich bin trotzdem noch total verwirrt, wie das so im Detail abläuft. Aber es war ein cooler Nachmittag gewesen. Also für mich ist das überhaupt nichts. Nee, ist auch nicht meine Welt. Das ist nicht die Art von Komplexität, wo ich sagen würde, das fesselt mich irgendwie. Und ja, dass es dabei also dann gegebenenfalls halt um Geld geht, ja, nee, also genau, der Glücksfaktor ist dann einfach da zu groß. Ich glaube tatsächlich, das dass da viel Spaß. Mathematik drin ist, weil... Da lieber Pferde wetten. Ja, das ist natürlich dein Ding, ja. Er hat so sein Glücksspiel-Ding. Ja, ja, ach so, ihr glaubt immer noch, dass das Glück war. Ja. Das, du, Zufall. Ich glaube tatsächlich, dass es Glück ist. Ich habe das zu der Runde dann auch gesagt. Ich sage, wisst ihr, ich denke nicht nach, weil ich keine Ahnung habe. Und die denken halt nach, die haben die fanden es halt scheiße, dass ich Blätter gespielt habe, die würde keiner von denen spielen. Ja, ja. Und hohes Risiko hat dann natürlich sich auch ausgezahlt. Natürlich auch in beide Richtungen. Gab ja Runden, wo ich dann gesagt habe, okay, das Geld sehe ich nicht wieder. Ja. Und haben sie am Ende Tschüss oder auf Wiedersehen zu dir gesagt? Nee, das ist auch so, es ging dann so lange, ich wollte dann auch los, weil das war in Marzahn gewesen, bei dir um die Ecke. Ach so. Und das ist ja für mich anderthalb Stunden. Und die trainieren hast du nicht bis gesagt? 22 Uhr. Wir können da gerne mal zusammen. Hätten wir die zusammen fertig gemacht. Ja. Und auf jeden Fall habe ich dann, hieß es dann, wenn ich raus will, muss ich entweder all in gehen oder ich muss halt mein Geld runterspielen. Ja. Und ich bin dann all in gegangen und ich habe gewonnen. Das heißt, ich hatte dann mehr Geld weiterspielen, und musste dann weiter. Aber es hatte dann in einer weiteren Situation, bin ich einfach volles Risiko gegangen. Ja. Mit einer Karte, die gut aussah und es hat nicht gereicht und dann konnte ich nach Hause gehen. Aber wenn wir schon beim Thema Trendsport sind. Trendsport? Es gibt ja ein weiteres Sportevent in den nächsten Jahren in Berlin. In den nächsten Jahren? Jetzt dämmert es bei aber genau. Total. Berlin hat nämlich einen Deal mit der NFL, mit der amerikanischen Profiliga gemacht. National Football League. Es geht um American Football. So ist es. Ja. Nicht mit den Details sparen. Für die Hängengebliebenen, NFL ist National Football League, American Football. Genau, die amerikanische Football-Liga. Das ist so eine große Marke, das hat man schon mal echt gehört. Mal. Genau. Und nicht glauben, In den Jahren 25, 27 und 29 gibt es jeweils ein NFL-Spiel in Berlin. Im Olympiastadion. Richtig. Ja, und woanders passen die Leute nicht rein in Berlin. Ja, das hängt davon ab, wie viele kommen. Andere also, große Stadien haben wir ja ich nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, du wirst jetzt schon keine Karten mehr kriegen. Richtig. Also die Sache ist die, es gibt jetzt eine Webseite von der Stadt Berlin, wo man sich schon registrieren kann und dann immer neueste Infos kriegt. Und ich habe auch schon aus dem Freundeskreis entsprechende Anfragen bekommen, weil ich im Sport verankert bin so ein bisschen. Und vielleicht könnte ich meine Connections da auch an Karten kommen. Aber steht ja noch nicht fest, kein Termin dazu. Also liebe Leute da draußen, meldet euch nicht, wenn ihr NFL-Karten braucht von Stefan. Der Mann ist einfach zu teuer. Ja. Ah. Ich glaube auch nicht, dass du da über Connection rankommst. Naja, wir haben schon, es gibt immer. Also über Sponsoren. Genau, richtig. Ja, das zum könnte, Beispiel. Das könnte gehen. Ja. Ich war ja jahrelang in der Football-Szene verhaftet und da war ja immer der Wunsch, dass die nach Deutschland ins kommen. Aber die waren ja schon mal in Deutschland. Nee, sie haben sich entschieden, die NFL Europa, meinst du? Na, auch die NFL hat doch schon mal in Berlin. Nee, doch, haben sie auch gesagt. Echt? Zwar, aber da muss ein Spiel gewesen sein. Es und ist schon 2013 länger her. Oder es so. Ist länger her, ja. Weil es war nämlich so ein Riesen, damals, als ich noch aktiv dabei war, war das Thema, wo wird das eine, ein Spiel war nur, wo wird das eine Spiel ausgetragen in Europa? Und wir hatten die NFL Europa in Deutschland mit ungefähr 4-5 Mannschaften, die nur aus Deutschland kamen. Ich kenne deine Hochzeiten da in der NFL noch, ja. Und das Ding war, wofür wurde sich entschieden? Für London, wo natürlich die komplette deutsche Football-Szene mega enttäuscht waren. Also ich rede da nicht von Fans, sondern auch von Football-Vereinen, die natürlich auch gehofft und gebangt haben. Und das wurde nicht so positiv aufgenommen in der Football-Szene, dass das nach London ging, die nicht mal ein NFL-Europa-Team zu der Zeit mehr hatten. Ja, aber es hat sich ja verändert, ne? Und jetzt kommt aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass London einfach viel näher dran ist, weil die müssen ja alle nach Europa gekarrt werden oder geflogen werden. Ja. Und die Spieler, weiß ich auch, für die ist es keine Freude, in Europa spielen zu dürfen. Definitiv. Weil die haben den stressigen Tag, die haben ja trotzdem ihre stressige Saison. Aber es ist trotzdem ein cooles Event und das kostet Berlin natürlich viel, aber die sagen, das kriegen wir auch locker wieder rein. Ich bin weil gespannt, einfach was das hier dieser Magnet da ist, ne? Also ich freue mich ein bisschen. Tourismus. Aber ich gehe auch davon aus, dass es natürlich auch im Fernsehen übertragen wird. Das heißt im Herbst mit größter Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr. Weil die NFL-Saison beginnt ja im Herbst. Im August geht jetzt los. Preseason. Ja, die Preseason. Ja, aber gut. Die richtige Saison beginnt dann später. Und die geht ja nur genau bis Anfang Februar. Da ist ja der Super Bowl. Genau. Der steht ja auch wieder vor der Tür. Richtig. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Und keinen interessiert es. Da werden wir noch drüber reden, wenn es dann soweit ist. Ne? Ich freue mich drauf. Ich habe einen Arbeitskollegen, der nimmt sich jedes Jahr einen Tag Urlaub für. Super Bowl, ja. Da gibt es einige. Super Bowl zu gucken. Ja. Und durch die Zeitverschiebung ist es natürlich dann immer mitten in der Nacht. Ja. Ja. Aber jedem sein Hobby. Also es muss eine super Sause sein. Nach dem, was er damals immer so erzählt hat, hat sich das wohl immer gelohnt. Es wird ja tatsächlich auch im Einzelhandel aufgegriffen. Also ich weiß, bei einigen Supermarktketten gibt es um die Super Bowl-Zeit dann immer irgendwie so thematisches Snackbecher, so Footballhelme. Es ist auch ein Hype in Deutschland geworden. Also es hat lange gebraucht. Und man sieht in den WhatsApp-Status dann halt auch immer zahlreiche Football-Partys rund um den Super Bowl, wo sich Leute zusammenschließen. Wrestling-Hype wäre mir lieber. Naja, Wrestling ist ja. Ja. Das ist unterhaltsamer, du hast absolut recht. Aber Wrestling ist doch öfter in Deutschland unterwegs gewesen, oder? Schon. Ja, zumal es ja auch deutsche Ligen gibt. Okay, wir haben ja Football, ja auch deutsche Ligen, aber das gibt deutsches Wrestling, ne? Definitiv. Bestimmt, ja. Aber es ist auch nicht mehr, was es mal war. Hulk Hogan. Absolut, ja. Ist nicht mehr dabei. Um Gottes Willen. Der Savage ist nicht mehr dabei. Nein, natürlich nicht. Die Leute, mit denen wir aufgewachsen sind, Bam Bigelow ist nicht mehr dabei. Aber es gibt andere Superstars. Ja, wer ist aktuell ein Superstar bei? Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay. Mittlerweile ist ja die Frauenriege auch richtig gewachsen. Ja, kommt auch beim dazu. Wrestling. Ja. Und da ist eine Wrestlerin in der WWE, die spielt demnächst eine Hauptrolle in so einem neuen Star Trek Serie oder Star Wars Serie. Star Trek Academy, genau. Okay. Ja, ich kannte die auch nicht, die junge Dame. Ja. Wie heißt du denn? Ja, wir wissen es doch nicht. Na, also. Wir wissen es nicht, Stefan. Du musst doch unseren Hörern hier Fakten liefern. Das sagt der Richtige. Ja. Das überlassen wir der Recherche. Rechercheteam, okay. Ja, dann mal so eine Zwischenfrage. Wenn das Jahr jetzt schon rum ist, wie viele Folgen haben wir denn dieses Jahr gemacht? Also, kann nicht 53 ist mir egal. Ah. 26 Folgen. Das stimmt, das stimmt. Und Mann auf Mann ist mir egal. Wie viel? Frau ohne Fahrrad ist mir nicht egal. Ist mir egal. Stefan kennt das, hat er garantiert als Handyklingelton. Nee. Nicht? Der ist schon tot, der Typ. Was? Klar ist der schon. Der Sänger ist tot? Ja. Ne, ist schon lange. Wie schon lange, ist doch mega jung gewesen. Der ist doch schon ewig. Ich habe mich gewundert, er hat Selbstmord begangen. Ja. Ich habe den Vornamen vergessen. Kasim Akboga, kann das sein? Ja. Ist ja krass. Ich war auf seinem YouTube-Kanal neulich, nämlich weil ich gucken wollte, ob er noch irgendwas anderes Cooles gemacht hat. Er hat dann, in dem einen Jahr hat er den Ist mir egal Song bei DSDS vorgetragen. Auf dem Folgejahr hat er dann einen anderen Song. und hat auch extra Döner mitgebracht, aber das hat dann irgendwie die Jury nicht mehr vom Hocker gerissen und dann hat er keine Wurst mehr vom Teller gezogen und so. Kasim Akboga müsste das sein. Oh, das ist ja traurig. Schreibt sich René gleich mal auf. Haben wir aufgeschrieben? Nee, ich habe schon den vorherigen Titel gerade notiert, den potenziellen. Okay, ist mir egal. ich will ganz kurz noch eine Frage stellen. Ja. Wie heißt die Wrestlerin, die demnächst in einem Star Trek-Film mitspielt? Es ist eine Star Trek-Serie und die heißt Academy. Dakota Kai. Dakota Kai. Projekt ist auch. Ja. Dakota Sky? Dakota Sky, achso, ich habe Dakota Tai verstanden. Ja, hat so undeutlich gesprochen. Was für eine Datei? Ja. Jetzt wissen wir es auch, Nasina. Siehste. Rechercheteam ad hoc gearbeitet. Ne? Warte. Kannst du bitte unsere Zuhörer begrüßen und dich als Rechercheteam von dem Podcast Irgendwas ist doch immer vorstellen? Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier spricht das Rechercheteam des Podcasts Irgendwas ist doch immer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Yeah. Sehr gut. Gut, das leg dich mal wieder zurück auf den Tisch. Das hätten wir nicht besser machen können. Ja. Ne? Ey, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Genau. Um es noch zu ergänzen, 38 Stunden haben wir unsere Hörer dieses Jahr verwöhnt. Ja. Plus diese Folge. Also, inklusive, meinst du? Wer Silvester noch nichts vorhat, nicht plus, weil ja nicht, kann ja einen Podcast-Marathon machen. 38 Stunden, das kann man mal machen. Ne? Hat ihr eine Lieblingsfolge? Eine Lieblingsfolge? Nein. Echt nicht? Ich fand die 37. Nee, die war nicht dieses. Ja, da musste. Also musst ich schon dieses besser machen, Jahr ey. Fand ich die. Warte, ist ja einfach. Die 137 meine ich natürlich. Die fand ich gut. Ja, über die Folge wirst du uns bestimmt auch ganz viel erzählen können. Ja, da sag hast du. Der Titel war. Ach, mein Mikro ist kaputt. Ja, jetzt nicht das Rechercheteam wieder fragen. Nein, also wir haben keine Lieblingsfolge. Wir sind eigentlich zufrieden mit allen Folgen, die wir hier so machen, wie es sein muss. Jetzt bin ich gespannt. Du könntest auf der Podcast-Plattform nachschauen, wo irgendwas ist doch immer. Ja, gut, hast du kein Internet? Es gibt Leute, die zahlen 200 Euro im Monat für dich und du hast kein Internet? René möchte sich lieber mit dem Computer weiter unterhalten. Genau. Aber das ist für Stefan und mich kein Problem, Stefan. Genau. Was hast du denn noch so Schönes auf der Pfanne? Wer war denn dieser René nochmal? Es gibt noch eine lustige Geschichte, die schon ein bisschen länger her ist, aus Berlin in diesem Jahr passiert. Vielleicht habt ihr es auch gelesen. Die hatte ich mir hier schon mal aufgeschrieben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die loszuwerden. Und zwar, warum musste ein Berliner Schüler die Schule wechseln? Habt ihr das mitbekommen? War er zu schlau? Nee. War er zu doof? Ganz plausibel. Nein, der hat einen Verweis bekommen, ganz normal. Der war in einer Neuköllner Schule, obwohl auch in anderen Berliner Stadtbezirken Schüler sich nicht an die Regeln halten. Nein, letztendlich hat er die Computer gehackt in der Schule. Weißt du was? Der Fall hat mich, also die Beschreibung war ja, der hat im Informatikunterricht Passwörter abgegriffen. Genau. Ich dachte, als ich das gelesen habe, meine Vergangenheit holt mich ein. Ja, in der heutigen Zeit wahrscheinlich schon ein bisschen krasser, ne? Also damals, wo ich noch Informatikunterricht hatte, das waren ja eher die Anfänge und ich glaube, wir waren den Lehrern auch ziemlich überlegen. Ja. Ja, und weil die Beschreibung war wirklich, als hätte der genau das gemacht, was ich auch schon mal erlebt habe. Also der hat quasi mit zwei Freunden einen Rechner manipuliert, sodass das nächste Passwort, was eingegeben wird, protokolliert wird. Original, was wir gemacht haben. Ja, und so ist er dann an das Admin-Passwort gekommen und hat dann einen Keylogger installiert, der alle Passwörter mitgelockt hat. Ja, geil. So. Und natürlich nicht, also. Genau. Und somit ist er halt an die nächste Schule gekommen und konnte da weitermachen. Nee, an interne Informationen gekommen, konnte den Lehrerkanal mitlesen und organisatorische Daten der Schulleitung abrufen. Ne? Also schon ganz schön krass. Und dann ist das Ganze vor das Gericht gekommen. Und das Gericht hat gesagt, der Schüler hat einfach keine Einsicht zu dem, was er gemacht hat. Und deswegen muss er die Schule wechseln. Wegen Dummheit. Ja. Also unser Hack endete damals, wir waren zu zweit, endete damit, dass wir die Liste mit den Passwörtern dem Informatiklehrer gegeben haben und gesagt haben, jetzt kriegen wir den Kasten Bier. Weil er hat gesagt, wenn irgendjemand schafft, Passwörter rauszubekommen, kriegt er einen Kasten Bier. Damals mit Windows 3.1 noch oder Windows NT. Nee, es war ein Linux-Rechner. Ach, das war ein Linux, genau. Ja. Okay. Ja, also ich fand es immer klasse. Wir haben das ja auch damals drauf angelegt. Wir haben immer gleichzeitig alle Rechner angemacht. Siehst du, und wir haben in der Pause alle Rechner angemacht, haben uns mit unserem Account eingeloggt, haben unser Programm gestartet und sind dann gegangen. Und wenn wir wieder kamen, haben wir geerntet. Ja, also natürlich sollte man das nicht tun, wenn man noch was vorhat in seiner Karriere, sonst schlecht. Aber die Reaktion darauf in den sozialen Medien ist ja auch mal interessant, einen Blick darauf zu werfen, waren auch gemischt, ne? Weil einige haben gesagt, ja, den hätte doch sofort eine IT-Firma mal einstellen können. Ja, manche kommen so in ihren Job, ne? Ja. Aber nicht für so eine Fingerübung. Ja. Ja, aber zumindest zeigt das Engagement. Ja. So kann man aber vielleicht war der junge Mensch noch ein bisschen zu jung für die Arbeitswelt. Er war vielleicht ein bisschen übermotiviert auch, weil man hätte an einer bestimmten Stelle ja aufhören können. Also dann damit Unfug zu treiben und sich einen Vorteil zu verschaffen. Ist jetzt vielleicht nicht so cool. Ja. Und der Schulverweis ist die schwerste Ordnungsmaßnahme, die es gibt. Im Schulbuch. Da hätte er auch 20 Mal fehlen können. Hatten wir ja auch schon, genau. Hätte er sogar noch Freizeit gehabt. Richtig. Naja, so ist das. Wie gesagt, rausgeflogen wegen Dummheit. Ja. Hätte er mal lieber geschwänzt. Ja. Gut. Dann Habt ihr was? Sonst ziehe ich noch was vor. Ja. Hast du was? Ich habe immer irgendwas, aber das will keiner hören. Irgendwas habe ich doch immer. Genau. Übrigens jetzt einen Podcast. Ich zeige euch mal was. Irgendwas habe ich doch immer. Und ihr müsst mir mal sagen, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und was 10-Euro-Schein. Nein. 15-Euro-Schein? Pass auf, jetzt muss ich mal gucken. Ich lege mal mein Mikro weg. Dein Organspendeausweis. Ihr könnt es ja mal beschreiben. Das ist eine Plastikkarte. Das ist eine Plastikkarte mit einem Berlin-Symbol drauf. Und einem Land Brandenburg. Und einem Vogel drauf. Der Vogel ist ein Milan. Keine Ahnung. Nein. Der ist die Deutschlandkarte. Das ist dein Personalausweis. Hund, Katze, Maus. Es ist dein Ehrenamtskarte. Du hast eine Ehrenamtskarte? Ich möchte die auch haben. Darf ich die mal bitte haben? Das ist eine Ehrenamtskarte. Oh, jetzt René habe ich getriggert. Das ist ja nämlich ganz neu für mich. Wenn du eine bestimmte Anzahl an Stunden mit dem Ehrenamt verbringst, bekommst du eine solche Ehrenamtskarte. Genau. Und kriegst damit Vergünstigungen. So ist es. Du kannst. Du musst mindestens 200 Stunden im Jahr machen, musst es schon ein Jahr hinter dir haben und die gilt erstmal 3 Jahre. Ja, sehr cool. Und das ist ja mein Engagement im Volleyball. Ja. Ist ja ein Ehrenamt und jetzt habe ich dafür endlich die Karte bekommen. Ich wurde gefragt, ob ich die haben möchte und ich habe gesagt, ja, würde mich mal interessieren. Ja. Und spannend ist, hier sind wir wieder ein Bundesland, Berlin-Brandenburg. Ja, so. Nein, das sind wir nicht. Naja, in dem Fall. Das sind 2 Bundesländer dort abgebildet. Ja, aber mein Ehrenamt passiert eigentlich in Berlin. Ja. Aber die haben sich zusammengeschlossen und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Ne? Und es gibt ganz viele Firmen, Organisationen, Institutionen, die über diese Ehrenamtskarte günstiger zu besuchen sind. Manche sind auch frei. Also das müssen die Firmen von sich aus natürlich anbieten. Genau. Und wenn man jetzt selber eine Firma hat und sagt, oh, ich würde mich da auch beteiligen, dann kann man sich auch auf der Seite registrieren von dem Ehrenamt und sich da mit sozusagen auf den Zug aufspringen. Ne? Und wir reden hier von Museen, Zoos, sogar Kinos und Bowlingbahnen sind dabei, wo man entsprechend Rabatt kriegt. Und das finde ich ganz cool. Also ich finde das auch, das müsste viel mehr gewürdigt werden. Also ich finde das auch super cool. Ja. Ich war ja jetzt auch vor 1-2 Wochen bei meiner Ehrenamtwürdigung. Was hast du? Was machst du außer Familienvater zu sein? Bei mir im Kiez. Stimmt. Das ist ein Ehrenamt, ein offizielles? Natürlich. Wir haben noch bei uns im Kiez von der Senatsverwaltung, von der Berliner Senat. Stimmt, da ist ja auch die Stadt beteiligt. Eingesetzt, ein Verein, der so ein bisschen den Kiez steuert. Ja. Und da habe ich 1-2 Aufgaben, also 2 feste Positionen. Er hatte eine Aufgabe. Und da war jetzt die Würdigung gewesen. Ja. Und das Witzige war, ich bin in dem Gremium, was die Projekte mit freigibt, die dann eben von den Geldern, die zur Verfügung stehen, gemacht werden. Und da war ein Projekt, das wurde uns von diesem Verein, der uns quasi wiederum steuert, vorgestellt. Und haben gesagt, wir wollen euch aber nicht verraten, worum es geht, weil es ist eure Würdigung. Mhm. Na, und dann wurde eben die Summe nur vorgestellt und wir haben es durchgewunken. Und ich war zu meiner Würdigung, ich kam hin, ein Saal mit einem Sitzkreis und daneben Platz stand eine Trommel, ein Holzinstrument oder irgend sowas. Und dann saßen wir und haben im Kreis gesessen und haben getrommelt. Oh, cool. Ich weiß jetzt leider nicht die Webseite dieser Trommlerin, die das veranstaltet hat. Vielleicht kriegst du sie noch raus, können wir vielleicht in die Shownotes verlinken. Ja, war auch eine Erfahrung. Ist nicht so, nicht bei allen so cool angekommen. Ich fand es dann irgendwann, wenn man drin war, war es witzig gewesen, ein bisschen so trommeln. Ja, aber die Geste war natürlich gut und danach gab es dann noch Speisen, festliches Beisammensein. Ja. Kann ich dir oder euch nochmal eine Story erzählen? Ich ein ehemaliger Arbeitgeber von mir, der hat auch ehrenamtliches Engagement honoriert. Mit 5 zusätzlichen Urlaubstagen pro Jahr. Ui. Es war ein amerikanisches Unternehmen. Und in welchem Bereich gibt es die meisten Ehrenämter? Bürgerwehr. Nee, Marc, deine Chance? Keine Ahnung. Na, im Sport. Im Sport gibt es die meisten Ehrenamtler. Mhm. Und die Firma hat gesagt, ja, wir unterstützen das, aber nicht, wenn es im Sport ist. Okay. Ja. Ich bin ehrenamtlicher Torwart beim FC Berlin-Pankow. Ja, das fand ich auch so ein bisschen daneben, aber gut, so ist es halt. Ich freue mich drüber. Die sind es gewohnt aus den Staaten, dass sich da niemand engagiert. ich glaube, da ist es ganz anders. Für Deutschland wollten wir das eigentlich als amerikanisches Unternehmen umschwenken auf jeder Mitarbeiter, der eine Waffe besitzt, kriegt 5 zusätzliche Urlaubstage. Naja, nee. Also was ich übrigens noch interessant finde bei diesen Ermäßigungen dafür, ist auch oftmals es so, dass du eine zweite Person mitnehmen kannst, für die es dann auch gilt. Also ich glaube, ich werde mal fragen, ob ich die Karte, mir wurde die letztes Jahr so angeboten, da war ich ja relativ frisch auch mit den Stunden, ja. Oder eigentlich musst du das erst ein Jahr machen. Vorher darfst du die normal sicher. Ja, ich bin ja schon ein Weilchen länger dabei. Also ich mache das ja, glaube bestimmt seit 4 Jahren mache ich das locker. Ja. Und dann wurde es mir halt angeboten und dann ist aber im Sande verlaufen. Ach so. Ich hatte mich dann kurz informiert, was man da, und ich habe es dann auch gesehen und fand halt den Zug cool, dass Unternehmen von sich aus da beteiligen müssen. Ja. Und das ist halt auch ein Zeichen. Finde ich auch. Wenn eine Firma sagt, wir wollen sowas fördern, super. Richtig. Also finde ich gut und es sind aus verschiedenen Richtungen halt Firmen dabei und sicherlich nicht immer das für einen nach seinem Geschmack. Nee. Richtig, aber Kino und Museum ist ja schon mal was. Das finde ich auch, ja. Ne? Ja. Coole Sache. Also falls ihr euch engagiert, irgendein Ehrenamt habt, fragt doch mal nach. Ja. Marc. René. Dein Lieblingsthema. In diesem Jahr. Nee, jetzt. Ach, jetzt? Ich habe kein Lieblingsthema. Du hast kein Lieblingsthema. Dein Thema, was du hier schon ewig rumschiebst, schaffen wir heute wieder nicht. Wieso? Können wir doch jetzt loslegen? Ja, aber schon 50, nee, wie viel haben wir? 40. 40 Minuten. Ach, schon mal locker. Musst du sagen, Marc. Ja, bevor wir es überhaupt nicht mehr machen, machen wir es jetzt. Und dann ja. aber richtig dafür. Dann und mit Leidenschaft. Machen. Dann atmen wir tief durch und dann kommt jetzt endlich nach gefühlt 50 Ausgaben. Ist gut, Stefan, lass mal Papa ran. Ja. Na, dann mach mal. Stefan, erzähl mir doch mal, wie hältst du es eigentlich mit deinen... Es macht Sinn, wenn du in dein Mikrofon sprichst, Marc. Das ist absolut richtig. Dafür bin ich ja. Ich wusste doch, irgendwas ist anders. Ja. Also, Stefan, wie hältst du es eigentlich so mit deinen laufenden Kosten? Also, man hat so seine Miete und man hat vielleicht so einen Telefonvertrag. Man muss seinen Strom, vielleicht Gas bezahlen etc. Und man munkelt, es gäbe da Strategien, diese Kosten zu minimieren, indem man ab und Entchen auch mal den Anbieter wechselt. Bist du einer von denen, die sich dann jedes Jahr oder vielleicht alle 2 Jahre darum bemühen, mal nachzuschauen, gibt es da vielleicht was Günstigeres? Oder bist du jemand, der sagt, na, es ist es mir einfach wert zu wissen, dass ich bei einem größeren Anbieter bin, wo ich vielleicht 1-2 Euro mehr zahle, aber dann bin ich sicher, dass ich da nicht übers Ohr gehauen werde. Wie hältst du es damit? Gemischt. Also bei mir ist es so, dass ich jetzt das Ganze mit meinem Stromanbieter zuletzt durch habe und den auch regelmäßig wechseln werde, weil das hat mich so innerlich ein bisschen aufgeregt, dass man im Prinzip wenig Strom verbraucht, aber dafür einfach nicht belohnt wird. Und das finde ich eine Frechheit. Und der Strommarkt oder auch vergleichbare Märkte ist halt so aufgebaut, dass man halt sparen kann, indem man wechselt. Darf ich dich fragen, bei welchem Stromanbieter du bist? Und ich möchte nur den ersten Buchstaben hören. Aktuell? Ja. Ich kann auch den kompletten sagen, wenn du willst. Ja, dann los. Also gehört zu E.ON, aber eine Untermarke. Ach so. Wie fühlst du dich dabei? Sehr gut. Dass dein Stromsparen da nicht entsprechend gewürdigt wird. Ich wollte jetzt hier die Markus-Lanz-Nummer machen, fühle ich also, von mir bitte nicht veralbert. Musst du dich aber jetzt noch so irgendwie anders hinsetzen, so Beine verschränken? Naja, ich denke immer noch, dass das ein Podcast ist. Aber wie hast du das denn bei uns schon wieder gefunden? Über ein Vergleichsportal. Und das Aha. ist eines der bekanntesten, wir können ja ein paar nennen. Also ich war bei Check24. Gibt aber auch noch Verivox. Da checkst du alles, bei Check24. Dann haben wir noch Verivox und vielleicht noch ein paar andere. Jetzt kann ich ja doch mal in meine Aufzeichnung. Ja, gerne. Guck mal deine Aufzeichnung. Ich habe über Check24 eine Reise gesucht. Das ist auch gut, ja. Ich gucke in dem Vergleichsportal und schaue dann aber beim Anbieter direkt, ob es dann günstiger gibt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich schon so, die Vergleichsportale haben bessere Konditionen, weil sie die schon günstiger einkaufen. Was lohnt sich zu gucken? Genau, also das habe ich zum Beispiel bei Hotelaufenthalten gemacht. Da habe ich auch geguckt, was gibt es so in den Vergleichsportalen, aber habe selber dann in meinem Wunschhotel auch nochmal geguckt und habe teilweise da auch gute Angebote gefunden. Ja. So, Marc, sag mal die anderen. Ja, nee, habe ich jetzt gar nicht. Ich dachte, ihr bringt da noch ein paar ein. So. Auch bei Verivox und Check24. Aber es ist auch jetzt nicht wichtig, die alle zu nennen, sondern es geht eigentlich um das Prinzip dahinter. Soll ich mal kurz die Rechercheteam fragen? Nein. Genau. Also genau, Marc sagt schon, bitte nicht. Das Prinzip und was man überhaupt wechseln kann. Ne? Vielleicht können wir da mal ein paar Beispiele nennen. Also Reisen hatten wir, Strom hatten wir. Also Reisen wechselt man nicht. Also naja, Strom und vielleicht Gasanbieter also und ist ja Vergleich. Telefontarif. Es gibt zwei Anwendungsfälle für ein Vergleichsportal. Den Neukauf und den gängigen Wechsel, den du ja, weil man da noch immer auch ein bisschen was spart, bist du ja auf den gängigen Wechsel ausgewiesen. Genau. Ja, das ist Strom. Versicherung sind so die gängigen Wechsel. Ja, Versicherung, sehr Handy, guter Punkt. Fernsehen. Ja, also Inter. Also, ja. Fernsehen, glaube ich, gibt es gar nicht. Ach nee, stimmt, da gibt es keine. Das kann man mit Telefon, Internet und. Das sind sehr tarifbezogene Dinge, wo halt. Ja, genau. Vielleicht ist das sogar der große Vorteil, bei so Netflix und Disney Plus zu vergleichen. Das kriegst du ohne Vergleichsportal hin. Aber die verschiedenen Tarife verschiedener Versicherungen zu vergleichen mit verschiedenen Parametern und verschiedenen Konditionen, das ist schon ein bisschen eine andere Nummer. Genau, da sich professionelle Hilfe zu holen, ist vielleicht gar nicht so blöd. Ja, und nicht nur, weil man damit eben bares Geld sparen kann. Also, erklär doch mal, was für Geld man sparen kann, also warum das so ist. Also man hat ja jetzt nicht einen super günstigen Tarif unbedingt. Ich kriege, ganz kurz bevor du sagst, ich kriege jeden Monat von meinem Anbieter, Handyanbieter glaube ich, eine E-Mail mit, Sie haben den günstigsten Tarif, Sie brauchen nicht wechseln. Das bekommst du bei allen Anbietern mittlerweile. Ja, das ist neu. Weil das könnte ja zweierlei sein. Das könnte wirklich ein vorgeschriebener Check sein, weil natürlich in unserer heutigen Zeit ändern sich ja so schnell die Konditionen. Alte Sachen werden relativ schnell eigentlich günstig und manche bezahlen dafür ewig. Das wird der Hauptgrund für Verbraucherschutz sein. Genau, und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, das ist so undurchsichtig, dieser Tarifdschungel. Deswegen bitte eure Kunden regelmäßig darüber informieren, ob sie tatsächlich auf dem für sie günstigsten Tarif sind. Aber nur in den eigenen Tarifen logischerweise. Ja, klar. Und der andere Grund könnte ja für so eine Mail auch sein Marketing, ne? Dass man einfach eine Mail rausschickt und sagt, ey, du brauchst dich nicht kümmern, du hast das Beste, was es gibt. Aber das ist tatsächlich ersterer Fall. Ja, also deine Frage war welche? Also genau, wir haben ja gesagt, man kann sparen ordentlich. Genau, wie aber funktioniert man, das? Man spart ja nicht sozusagen, also als wir können mal ein Beispiel Telefontarif nehmen. Ich will jetzt von meinem Anbieter wechseln, ich mache mir eine Übersicht, gebe meine Postleitzahl ein und dann listet er mir ganz viele Tarife auf von verschiedenen Anbietern mit verschiedenen Optionen und ich kann dann gucken, okay, was ist günstiger und dort wird ja schon der durchschnittliche Preis für die Vertragslaufzeit pro Monat angezeigt. Im Vergleichsportal? Das ist ja das, womit man eigentlich kalkuliert. Und darauf wollte ich hinaus, also letztendlich zahlst du ja trotzdem die normalen Tarife, die normalen Gebühren, aber durch diese Vergleichsportale kriegst du halt irgendwelche Gutschriften, Gutscheine, Rabatte, das erst amortisiert, sagt man. Wenn ich Fernseher anmache, da steht da 10 Euro im Monat Telekom, alle Fernsehsender, die es gibt. Ja. Und dann gehe ich ganz nah an den Fernseher ran, weil da ist ein Sternchen hinter und dann steht ganz unten, was ich gar nicht lesen kann. Da google ich im Internet und dann steht da, fürs erste halbe Jahr. Ja, genau. Zum Beispiel. Und das ist jetzt zum Beispiel bei meinem Stromwechsel so gewesen. Ich zahle natürlich die normalen Preise, die ich bei meinem vorigen Anbieter auch hatte, aber ich kriege halt 3 oder 4 wahnsinnige Gutschriften. Und dadurch werden die 2 Jahre deutlich günstiger. Und das ist eigentlich das. Aber meinst du, das hast du nur durch ein Vergleichsportal? Meistens schon. Ja, ja. Also ich glaube, da hat der Gesetzgeber auch noch ein bisschen nachgebessert, dass die Vergleichsportale dazu verdonnert wurden, das noch ein bisschen transparenter zu machen. Aber es ist nach wie vor trotz dieser Wechselportale mit ihren listenartigen Übersichten nicht immer ganz einfach, den für mich günstigsten Tarif auszuwählen. Aus zweierlei Gründen. Man muss ja mal überlegen, wovon lebt so ein Vergleichsportal? Genau. Von Provisionen sicherlich. Ne? Ja. Und deswegen hat was du gerade angedeutet hast, es gibt tatsächlich eine EU-Verordnung für Vergleichsportale, die besagt, dass das die Ranking-Kriterien für die Produkte offengelegt werden müssen und dass die wirtschaftlichen Verbindungen aufgezeigt werden müssen. Ja. Weil stell dir mal vor, ein Versicherungsunternehmen macht ein Tochterunternehmen, das nennt sie dann E.ON 43 Check, ne? Oder vielleicht ganz anders, damit man die Verbindung nicht sieht. Muss man immer im Hinterkopf halten. Und ich habe auch als Tipp gelesen, man soll mal immer ganz genau gucken bei Vergleichsportalen, ob irgendwelche Filter schon vorgesetzt sind. Ja, ganz genau. Stimmt. Weil unter Umständen Du musst den Filter auf deine eigenen Bedürfnisse einstellen. Die Filter sind irgendwie voreingestellt und sind natürlich so voreingestellt, dass die Firmen, an denen oder mit denen oder bei denen das Vergleichsportal am meisten Provision kassieren würde, dass die in den vorderen Rängen landen, auf den ersten Plätzen. Ja, also es ist nichts anderes. Also in erster Linie ist so ein Vergleichsportal, würde ich meinen, nur eine Werbeplattform in erster Linie. Für die Versicherung, also für die Anbieter. Ganz genau. Vermittlungsplattform, genau. Ne? Ist auf jeden genau. Fall. Die werben dort. Ja. Und das ist eben das besondere Spiel, dass sie sagen, ja, du pass auf, irgendwie hier in unserem Marketingbudget haben wir noch was übrig, deswegen bezahlen wir dafür, dass wir dort auf den vorderen Rängen landen, dafür bezahlen wir. Und wir bezahlen nochmal extra ein bisschen was aus dem Marketingbudget dafür, dass die Leute bei uns vielleicht tatsächlich einen etwas preiswerteren Tarif bekommen, und da ist sogar noch ein bisschen was drin, dass das Vergleichsportal extra noch mal ein bisschen was abzwacken kann, was sie dann an den Verbraucher durchreichen können, nämlich so Wechselboni etc. Und so weiter. Also letzten Endes ist es eine Win-Win-Win-Situation, weil ich als Verbraucher kriege einen günstigeren Tarif, das Vergleichsportal kann nicht nur den Dienst anbieten, sondern verdient so viel damit, dass sie tatsächlich noch Leute dafür bezahlen können, die für sie arbeiten. Und vielleicht, die sie noch ein schönes Leben machen. Und selbst der Strom- oder Dienstanbieter im Allgemeinen verdient noch daran, also macht damit offensichtlich ein besseres Geschäft, als wenn das nicht in diesen Vergleichsportalen landen würde, weil das eben für den Endverbraucher sehr, sehr komfortabel ist. Und deswegen frequentiert man die, also besucht die häufig. Und das hat sich mittlerweile in der Bevölkerung so eingespielt. Und wie gesagt, es gewinnen letzten Endes alle daran. Es ist interessant zu wissen, dass es doch nicht ganz so transparent und vergleichbar ist, wie man den Anschein hat. Man wird trotzdem irgendwie beschissen. Naja, man wird ein bisschen gesteuert. Man wird ein bisschen gesteuert, sagen wir es einfach mal so. Ich würde es auch nicht so negativ ausdrücken. Ich würde gleich noch ein paar negative Punkte nennen. Ja, siehste. Aber ich glaube, so prinzipiell ist es nicht schlecht. Erstmal prinzipiell ist es nicht schlecht, ganz genau. Und dann machen wir vielleicht erstmal die negativen Punkte und dann kommen wir zu des Wahnsinns nächstes Kapitel. Da kommt nämlich noch was. Ah ja, also negative Punkte, einfach mal für euch zum drüber nachdenken, nicht alles glauben, was ihr seht. Ne? Also die provisionsgesteuerten Angebote natürlich. Ne? Dann muss man bei dem Vergleich auch immer im Hinterkopf haben, dass es nur ein echter Vergleich ist, wenn alle Anbieter da sind. Ne? Und es gibt auch definitiv Anbieter, die sagen, wir haben gar keinen Bock darauf und wollen dann gar kein Geld ausgeben. Die sind da gar nicht vertreten. Ne? Dann gibt es wohl auch Premium-Listings. Wie gesagt, das muss ja dann ausgewiesen sein. Die Frage ist, wo das ausgewiesen ist. Also die Stelle müsste man dann erstmal finden. Log-Angebote der Anbieter selber spielen natürlich auch eine Rolle. Was du sagst, dass man eben versucht, dann tatsächlich das als Werbungskosten nimmt und sagt, wir bieten das ein paar Leuten günstiger an, kommst ins Gespräch, ne? Also genau. Ist ja auch nichts Negatives. Dann manipulierte Bewertungen da könnte man gefälschte Bewertungen zuzählen und oder auch gelöschte negative Bewertungen. Ne? Das weißt du auch nicht, ob sowas stattfindet, muss man auch ein bisschen aufpassen. Dann wird natürlich durch einige Dinge die rationale Entscheidungsfähigkeit auch ausgehebelt. Ne? Das heißt, wenn so ein Filter zum Beispiel vorbelegt ist, wenn Sachen besonders hervorgehoben sind, ne? Also da gibt es ja auch Mittel und Wege. Und in dieselbe Kerbe schlagen natürlich dann auch psychologische Tricks, wie künstlicher Druck, den man erzeugen könnte. Countdown. Wenn man sagt, dieses Angebot gilt. Ist nur noch 3 Minuten 44 genau. Sekunden also, da. Genau. Das muss man auch im Hinterkopf behalten, aber prinzipiell hast du durch eine benutzerfreundliche Oberfläche auch erstmal eine gute Möglichkeit, dir einen Überblick zu verschaffen, wen es da überhaupt so gibt. Ja. Also trotz aller negativen Ansichten aus meiner Sicht nicht zu verteufeln. Ja, definitiv, ja. Ist also ein guter Ansatz. Genau, und ich meine heutzutage, wir sagen ja immer, alles wird teurer und das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auf die Vertragslaufzeit gerechnet, ordentlich zu sparen. Ja. Und bevor wir jetzt zum Wahnsinns nächstes Kapitel kommen, würde ich ganz gerne mal so einen Erfahrungsbericht irgendwie nicht nur einfordern von euch, sondern auch selber geben. Weil Tina und ich, wir haben gerade so im Bereich Strom und Versicherung tatsächlich da so ein Ritual, dass wir jedes Jahr gucken, oder das haben wir zumindest bis Corona dann irgendwie gemacht, dann ist die ganze Sache ein bisschen eingeschlafen, weil sich die ganze Landschaft ja auch ein bisschen geändert hat und die Preise angezogen waren etc. und so weiter. Aber wir wollen das jetzt wieder aufnehmen. Also wir haben da beste Erfahrungen mitgemacht. Also das ist wirklich so ein bisschen wie die wie die jährliche Steuererklärung. Ja, also so kompliziert. Wenn man sie, nein, überhaupt nicht. Steuererklärung geht in 5 Minuten. Ja, okay, stimmt. Deine vielleicht. Ja. So, jetzt mache ich gleich mal Werbung für ein paar Steuerportale. Ja, später. Ja. Also es ist ein wahnsinnig guter Stundenlohn. Es lohnt sich einfach, sich da jedes Jahr einfach mal in Anführungszeichen ein paar Minuten hinzusetzen und sich mal durch 1, 2, vielleicht 3 dieser Vergleichsportale durchzuwühlen. Übrigens auch noch ein interessanter Punkt. Es gibt nicht nur ein Vergleichsportal. 2 haben wir jetzt schon genannt. Und Stiftung Warentest sagt auch, wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dass ihr da nicht übervorteilt werdet, dann nehmt einfach mehrere von diesen Vergleichsportalen, weil die sind nicht alle gleich gut oder gleich böse oder gleich sonst irgendwas. Selbst da lohnt sich noch irgendwie zu vergleichen. Wir machen zum Schluss mal noch eine Zusammenfassung der besten Tipps. Da werden wir das nochmal wiederholen, weil das ist definitiv ein Tipp wert. Mhm. Ja. Okay. Ja. Habt ihr da auch Erfahrungsberichte? Wie haltet ihr es damit? Hatte ich ja Stefan eingangs gefragt. Ich schieße mal vor, weil es bei mir kurz ist. Also ich nutze sowas tatsächlich in den seltensten Fällen. Oh. Ich würde auch behaupten, das, was ihr da als Vorteil für euch rauszieht, hat nichts mit dem Vergleichsportal zu tun, sondern mit eurem Prozess, dass ihr das jährlich auf Wiedervorlage habt und prüft. Naja, das ohne das Vergleichsportal wäre es ungleich schwieriger. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht eine Erleichterung. Also dann wäre es vielleicht wirklich so kompliziert aber wie die Steuererklärung. Einmal im Jahr gucken, ist glaube ich wirklich, das ist auch ein guter Tipp. Nee, also ich habe es einmal gemacht bei Strom, um nur einen Überblick mir zu verschaffen, wie die Preise so liegen und ob mein Anbieter da im guten Bereich ist. Und ansonsten bei Reisen halt nur, aber dann nicht wirklich als Vergleich, sondern dann nutzt man das ja eher als Suchmaschine für eine Reise. Ja, genau. Von daher, nein, ich bin da sehr unerfahren. Okay, dann bist du ein wunderbarer Kunde für das nächste Kapitel, aber vielleicht hat Stefan noch etwas zu ergänzen. Ja, also ich habe zum Beispiel für Freunde und auch für Familie Handytarife über Wechselportale sozusagen abgeschlossen. Und das war wirklich super transparent. Du kriegst alle Informationen, du kriegst entsprechende E-Mails, du kriegst eine Übersicht mit Fristen, die du einhalten musst. Du kriegst entsprechende Formulare, weil gerade bei Telefonsachen würdest du ja vielleicht die Nummer mitnehmen, musst dem alten Anbieter kündigen. Das wird in der Regel automatisch gemacht oder du kriegst die entsprechenden Unterlagen. Also das ist super, super einfach und easy, finde ich. Und ein ganz wichtiger Punkt, der hier jetzt noch gar nicht so rübergekommen ist, ist halt auch die komplette Verwaltung in dem Vergleichsportal. Also du hast ja einen Account und siehst alle deine Tarife, ob die gerade noch laufen, bis wann die laufen. Das ist aber ein zusätzliches Feature. Das ist super transparent und du kriegst Erinnerungen, wenn dein Vertrag ausläuft. Nee, weil wir uns nie die Mühe gemacht haben, uns da direkt anzumelden bei Vergleichsportalen. Das ist ein echter Vorteil. Weil wir nicht Vorteil. Wollen, dass die zu viel über uns wissen, sondern ich gebe nur die Stichdaten vor, die entsprechenden Key Facts, die man braucht zum Vergleichen und gut ist. Aber dann an der Stelle gleich eine Warnung. Es gibt ja auch so Apps, ich glaube Clark ist eine von diesen Apps, die also Versicherungsverwaltung. Und da muss man wissen, dass die App dann automatisch zu deinem Makler wird. Wir hatten nämlich die Situation, dass wir diese App ausprobiert haben und dann gesagt haben, ist nichts für uns. Und ehe wir da irgendeinen Knopf gedrückt haben, hat unser Versicherungsvertreter sich schon gemeldet und hat gesagt, ich bin nicht mehr für euch zuständig. Also. Da hat die App quasi, sie ist dann der Makler und sie kann für dich Entscheidungen treffen, weil du musst ja ein Mandat ausschreiben. Und die App macht ja, du kannst ja in der App dann Dinge auswählen und buchen und das kann dann natürlich, macht das die App für dich und die braucht dann das Mandat und das vergibst du dann, das muss man nur wissen. Das heißt, die App oder das Unternehmen, was hinter der App steht, ist dann zuständig. Wobei Versicherung wahrscheinlich nochmal ein spezieller Bereich ist, ne? Da gelten wahrscheinlich auch andere Regeln. Als jetzt beim Handytarif, genau, das kann natürlich sein. Ja. Also von daher, aber ich finde es super bequem. Ich kann da jetzt jederzeit sehen, wie der Stand ist mit meinen Verträgen. Und das ist natürlich auch wirklich ein geiles Feature, weil die dann im Hintergrund dauerhaft mit deinem bestehenden Vertrag den Vergleich machen können. Erstens das und zweitens ist es halt einfacher. Aber haben die schon mal angeschrieben und haben gesagt, ey Stefan, hier. Es gibt immer mal E-Mails und so, aber du kriegst auch immer wieder Informationen oder Angebote mit hier jetzt ein Reisegutschein, willst du das und das? Ist so geil, die leben von der Provision, das heißt eigentlich sind die darauf aus, dass sie sich jedes Jahr wechseln lassen. Die haben ja nichts davon, wenn du dauerhaft bei deinem Vertrag bleibst. Aber das ist halt vielleicht auch die Zielgruppe, weil wer diese Portale nutzt, der wechselt halt auch regelmäßig. Ständig. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Kapitel, gespannt. Was ich jetzt schon ein paar Mal geteasert habe. René, es wird dich vielleicht ergötzen zu erfahren, dass es... Wenn ich da 3 Euro sparen kann, bin ich dabei. Ja. Okay. Du bist ab sofort Kunde Nummer 1. Genau. Auf Portalen wie Remind.me, SwitchUp oder Wechselpilot. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, interessant. Das sagt euch was? Nee, ja, also so ganz dunkel aus einer älteren Ära kann ich mir erinnern. Verwalte deine Verträge. Deine Verträge verwalten mit Richtig. Kündigungsfristen. Ja. Ja. Viel besser. Die eben genannten sind quasi die allumfassenden Anbieter. Sie sagen, pass auf, irgendwie du suchst einen günstigeren Stromtarif oder Versicherungstarif oder Handytarif. Wir machen das für dich. Mhm. Das heißt, du gibst denen quasi auch irgendwie so ein Mandat und wenn du da einmal den Vertrag abgeschlossen hast, dann wechseln die für dich jedes Jahr zum Beispiel den Stromanbieter. Das macht die Sache noch einfacher. Du hast dann überhaupt nichts mehr damit zu tun. Es gibt da... Stiftung Warentest hatte da ein bisschen was. Portale heißen die dann, ja? Du weißt ja, unsere Shownotes. Da werden dann die letzten Fragen beantwortet. Mal gucken, ob ich mir hier was Interessantes aufgeschrieben habe. Zum Beispiel Remind Me, Stiftung Warentest, empfehlenswert, das war 2021. Zu SwitchUp habe ich aufgeschrieben. Die vergleichen regelmäßig alle verfügbaren Strom- und Gastarife. Alle verfügbaren Strom- und Gastarife, das hatten wir ja auch, und optimieren ihre Verträge kontinuierlich. Das hört sich nach Werbeslang an. Ja, das ist aber gut, es ist eine Website. Also was hast du erwartet? Wir sortieren unseriöse Strom- und Gasanbieter konsequent aus. Das ist so eine Garantie, die du von denen kriegst, ja. Der Markt sortiert sowas. Ja, eben, der kann ja nur anhand von Bewertungen oder Feedback aussortieren, ja. Ja, also es ist ein garantierter sogenannter Wechselschutz. Also wenn dir irgendetwas passiert bei einem Wechsel, den die veranlasst haben, tragen die dafür Sorge, dass zum Beispiel deine Stromversorgung nicht unterbrochen ist. Wir brauchen auch ein Werbeversprechen. Ohne Werbeversprechen kein Marketing. Genau. Kommen wir zu Wechselpilot. 2021 Testsieger bei Stiftung Warentest. Mhm. Wir finanzieren uns über eine erfolgsbasierte Servicegebühr. Auch das ist nur Marketing-Sprech, weil ich denke, das tun sie irgendwie alle. So ein Wechselportal wie Check24 oder Verivox. Die Frage ist, greifen die jetzt mir in der Tasche oder dem Anbieter? Holen die sich die Provision von mir oder vom Anbieter? Na, du musst ja auch was zahlen, damit die das für dich machen. Da wäre die Frage, wie hoch? Cool. Es gibt ja auch andere Anbieter, viele Anbieter, die jetzt so auf dem Markt strömen, bedienen sich nur bei Erfolg zum Beispiel. Ist jetzt hier schwierig. Ne? Also conny.de hat man jetzt wahrscheinlich dauerhaft irgendwo in Werbung. Kannst alles kostenlos vorneweg machen, wenn du Kohle kriegst, wollen die Geld haben. Irgendwelche Steuererklärungsportale, kannst alles eingeben, alles machen, wenn du Geld zurückkriegst, wollen die Geld haben. Ist, um die anzufüttern, ja. Nee, ich finde das super. Das ist für mich eine echte Weil, wenn es keinen Erfolg gibt, dann kriegen die auch nichts von dir. Aber wenn du eben was kriegst, dann halten sie die Hand vielleicht ein bisschen mehr auf als andere. Auch moderat, also finde ich zumindest. Ja, muss ja jeder für sich wissen. Genau, muss jeder für sich wissen. Aber von wissen. Daher, ist nicht unspannend. Ist nicht unspannend, ja. Und ich glaube, da gibt es auch tatsächlich einen Markt für. Und wie sind eure Erfahrungen mit diesen Portalen? Ich habe da keine Erfahrung. Ja. Deswegen sitze ich hier. Also, ja, wenn ihr Erfahrungen habt, dann könnt ihr uns sie natürlich auf den gängigen Wegen mitteilen. Ja, bitte. Macht das. Also früher oder später, weil wir haben ja alle drei jetzt festgestellt, auch das scheint nicht vom Teufel zu sein, dieses neue oder erweiterte Konzept. Das heißt, der eine oder andere wird da Erfahrungen mit sammeln und dann werden wir hier brühwarm, wie ihr es von uns gewohnt seid, berichten. So. Ja, jetzt kommen wir zu den Tipps. Ja, also ganz wichtig immer, ich glaube, diese Tipps gelten so generell, wenn man Geld aus dem Portemonnaie holen will, Bedarf vorher bestimmen. Ne? Das heißt, macht euch vorher wirklich Gedanken, was genau ihr haben wollt, weil nichts ist für einen Verkäufer leichter, als euch von einer groben Idee in ein teures Spektakel reinzubekommen. Und so mancher ist dann schon mit mehr gegangen, als er eigentlich wollte. Du meinst jetzt bei den Vergleichsportalen? Ja, auch, natürlich. Naja, du guckst dann gut, so und dann siehst du, oh, warte mal, hier ist ja ein Angebot, das ist ja, da kriege ich ja doppelt so viel Strom. Also es ist ja nicht so, dass du rauflegst und dann hast es. Also nein, ich meine nur, man setzt sich sein klar. Ziel genau, und dann muss man das immer wieder beim Abschließen auch kontrollieren. Das ist wie, als wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich wollte nur Eier und Milch kaufen und dann habe ich doch noch einen Schokoriegel oder einen Sechserpack Bier geholt. Das ist einfach Disziplin. Nein, zum Beispiel, ne? Dann sagst du dir ja hier, da sind 100 GB mit dabei im Monat. Ja, braucht kein Mensch. Ne? Ja. Genau. Das ist ein Punkt. Dann der nächste ist, die Anbieterliste prüfen, also wirklich gucken, gerade bei Vergleichsportalen, sind da wirklich alle mit bei oder ist es jetzt ein Vergleichsportal kenn ich die von überhaupt, zwei Versicherungen nur genau. oder von zwei Stromanbietern? Dann, das hatte Marc schon angebracht, andere Portale checken. Ne? Also es gibt natürlich diverse Vergleichsportale, da kann man immer nochmal gegenchecken. Oder vielleicht den Anbieter selbst. Man kann auch beim Anbieter selbst, genau. lohnt sich manchmal auch. Genau. Die Angebote selbst beim Vergleichsportal auch gerne mal mit dem Originalanbieter vergleichen, genau. denn die Angebote sind manchmal tatsächlich teurer als beim Direktanbieter. Das kann auch sein, ja. Ich habe bei Groupon, ist jetzt kein Vergleichsportal, aber ist auch ein Vermittler, da hatte ich schon den Fall gehabt, dass die ein super günstiges Angebot hatten und dann bin ich mit dem Angebot zum, war in dem Fall ein Hotel, zum Hotel gegangen, habe gesagt, hier guck mal, das habe ich bei Groupon gesehen, kann ich das auch direkt buchen und dann haben die gesagt, natürlich kannst du es auch direkt buchen. Ist jetzt blöd für Groupon, ne, weil die sich jetzt die Arbeit gemacht haben, das da ins Netz zu stellen, aber ja, wir leben in harten Zeiten. Genau. Vorsicht bei Zertifikaten und Gütesiegeln, ja. wo auch immer ihr sie findet. Also gerade bei diesen Vergleichsportalen, weil dort wird offensichtlich jede Menge Schindluder mitgetrieben, weil die sind nicht rechtlich geschützt. Jeder kann sich da selber ein Gütesiegel und ein Zertifikat basteln, was er lustig ist. Ja. Also bitte nur auf die Siegel und Zertifikate achten, die ihr auch kennt, die ihr schon mindestens zweimal irgendwo gesehen habt, weil dann könnt ihr tatsächlich miteinander vergleichen. Anders ist es bei unserem Gütesiegel, was wir haben, der beste Berlin-Podcast, der das beste dreiköpfige ja Berlin-Podcast. Offiziell zertifiziert, das ist, ja. Ein Siegel, dem könnt ihr immer trauen. Ja. Genau, Filterprüfung hat es schon gesagt, also wenn ihr auf so einen Vergleichsportal geht, guckt, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Checkbox, nur Premium-Angebote anzeigen, den Haken würde ich lösen. Ansonsten natürlich. Wenn er sich lösen lässt, ja. auf eure Bedürfnisse und auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Also wenn jemand schreibt, geht nur noch eine Stunde das Angebot, ja ganz ehrlich, verarschen könnt ihr euch alleine. Und bitte noch auf versteckte Kosten achten. Wie gesagt, wenn man dort seine persönlichen Daten vorab irgendwo angeben soll, die sind ganz gerne mal weiterverkauft und damit ja, günstiger. Das sind eure Daten. Also genau, auch wenn der Preis dann günstiger wird, aber hintenrum könntet ihr, was weiß ich, mit Werbung zugeschissen werden. Aber ich finde, worauf man auf jeden Fall auch achten sollte, jetzt unabhängig von Vergleichsportalen, was ich gerade schon eben sagte, dieses, wenn dann ganz groß steht, nur x Euro im Monat und die Wahrheit ist nachher, dass man diesen Preis eben nur im ersten Jahr, ist ja so die Regel. Manchmal schließt man auch mehrjährige Verträge ab. Wir wissen ja, dass man jetzt nach den ersten Vertragsrahmen nur monatlich kündigen kann. Ne, also aber so funktionieren ja Vergleichsportale nicht. Aber natürlich, die haben doch aber Angebote drin und da wird auch mal ein Zweijahresvertrag bei sein. Na klar. 100 Pro, aber der wird günstiger sein als der Einjahresvertrag. Ja, aber die meisten, also die Ansichten sind ja so aufgebaut, dass du immer den durchschnittlichen monatlichen Preis hast. Ich habe jetzt tatsächlich so die Suchmaschine im Auge von der Oberfläche her, aber du hast recht, es gibt natürlich sicherlich auch, ich bin da nicht so vertraut mit Vergleichsportalen, aber sicherlich auch Masken, wo das nebeneinander gegenübergestellt ist. Muss ja auch, genau. Weil du willst ja sozusagen sozusagen das ist ein richtiger die günstig. Ja. Wie sagt man, die Günstigkeit? Ich habe jetzt echt an Check24 an den die Preiswertheit. Ja, den preiswertesten Anbieter. Also danach gehst du ja, ne? Was muss ich pro Monat bezahlen? Ich habe jetzt sowas wie Check24 gedacht und wenn ich da nach Stromanbietern zum Beispiel gesucht habe, dann hat er die mir als Ergebnis untereinander gezeigt. Und dann stand immer nur der Endpreis da. Das ist das. Also ich habe da jetzt keine Ansicht gesehen, wie du so beschreibst, dass man da so nebeneinander, aber wie gesagt, das kenne ich anders. Vielleicht hast du ein anderes Vergleichsportal. Vielleicht hast du ein anderes Check24. Mein Lieblingsvergleichsportal ist übrigens Amazon. Bei technischen Artikeln sind die auch immer so nebeneinander aufgeführt. Genau. Ja. Die Google-Shopping-Suche, Ja, also auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um viel bis ganz viel Geld zu sparen. wenig zu sparen. Und wie gesagt, an sich kann man wenig falsch machen, finde ich. Also es lohnt sich. Und raufgehen ist kostenlos, ne? Ja, das ist absolut gucken, richtig. Gucken am besten den Browser im Privatmodus starten, wenn man darauf geht, dann kann nichts passieren. Ja, also ich habe einen Freundeskreis und von denen, mit denen ich Adblocker anschalten. Gesprochen habe, also ich habe wenig Negatives bis gar nichts Negatives gehört. Also die haben alle gute Erfahrungen. Also die haben ja auch nichts davon. Sagen. Also ich meine, wir leben in so einer transparenten Gesellschaft. Ja. dann mach, bau mal Scheiße, den Shitstorm, von dem erholst du dich dann absolut, so schnell nicht mehr. Ja. Ja. Ja. Und ich meine, die meisten Verträge schließt man halt bei bekannten Anbietern ab. Das muss man auch sagen. Das ist und so, ja. Aber alles gesagt, andere wäre nicht. Skepsis ist immer gut. Absolut, ja. Lieber ein bisschen mehr gesundes Skepsis. Misstrauen. Ja. Als nachher ein 10-Jahres-Vertrag an der Backe. Weil, wenn das Angebot, je günstiger und je attraktiver das Angebot aussieht, immer dran denken, das macht keiner aus purem Altruismus, aus purer Menschenfreude. Niemand macht das uneigennützig. Die wollen alle Geld verdienen. Ist es bei Menschen auch so? Je attraktiver die aussehen, desto kritischer sollte man sie hinterfragen? So, hier bahnt sich gerade eine Romanze an. Oh ja. Deswegen kommen wir auch schon zum finalen Thema. Oh Gott. Darf ich kurz noch einen Tipp, weil ich will nicht in die nächste Sendung schleppen. Ich habe einen richtig geilen Spieletipp, Brettspieletipp. Brettspieletipp. Guckt euch selber im Internet an, Micro Makro. Ich will nur so viel sagen, das ist ein Spiel mit einem riesengroßen Wimmelbild. Also das ist wirklich null oder so. Also es ist ein riesengroßer Stadtplan aus isometrischer Perspektive in Schwarz-Weiß. Und die Aufgabe ist es, Kriminalfälle aufzulösen. Das geht dann so, wer hat den Burger-Besitzer ermordet? Und dann hängst du über dieser Karte, suchst, wo ist der Burger? Ah, da ist der Burger. Findest den Burger. Ich verrate jetzt ein Ding, was man auf der Packung im Laden spielen kann. Geht ins Geschäft, nimmt die Kasse in die Hand, dann kann man die erste Runde tatsächlich mit der Schachtel spielen. Super Idee, richtig gut. Ja, und dann guckst du halt und siehst, ah, warte mal, da ist er da, dann guckst du weiter nach links, oh, da läuft ihm jemand hinterher. Du siehst auf diesem Riesenplan dann quasi so die Zeitabläufe und es ist richtig, richtig gut gemacht. Und du hast da, ich weiß gar nicht, 10, 15 Fälle zu klären und es macht riesen Spaß. Sag nochmal den Namen. Micro Crime City ist der erste Teil. Es gibt mittlerweile einen zweiteren, der heißt Full House und dann noch einen dritten, da habe ich den Namen vergessen. Und es gibt auch die Extrembox mit allen drei Fällen. Es gibt Zusatzkarten. Brauche ich nicht erzählen. Blöd, dass Weihnachten gerade vorbei ist. Ja, ärgerlich. Deswegen, wenn ihr zu Weihnachten Geld bekommt, nächstes Jahr. Jetzt investieren. Ganz wichtiger Hinweis an der Stelle noch. Der Preis für dieses Spiel beträgt 24 Euro. Geht doch. Das ist der UVP. Bei Thalia bezahlt man den UVP zum Beispiel. Bei Thalia? Thalia. Und bei sehr Amazon gut. Kostet das nur 15 Euro und auf der Straßenpreis generell 15 Euro. Und ich habe es gebraucht gekauft. Es spielt man einmal durch, ist im besten Zustand, da wird nichts eingesaut. Also kann man auch gebraucht kaufen, hat mich 8 Euro gekostet. Cool. Den Tipp am Rande nur gebraucht kaufen. Hat manchmal. Spielen wir nächstes Jahr, wenn ich dich besuche. Können wir spielen, habt den zweiten Teil schon organisiert? Cool. Ja. Das ging gut. Wer vom Weihnachtsfest nicht genug bekommen kann, vor allen Dingen was die Weihnachtsstimmung angeht, der guckt natürlich ganz gerne auch so Weihnachtsfilme, um nicht zu sagen Weihnachtsschnulzen. Jetzt und da habe ich im Januar? Jederzeit. Und da habe ich zwei rausgesucht, oder besser gesagt zwei irgendwo im linearen Fernsehen guckst du doch gar gefunden. Nicht. Doch, natürlich. Ja, fängt es schon wieder an, Stefan, dass wir irgendwelche dämlichen Gerüchte über mich streuen. Ist die Liebe aufgekommen, jetzt ist schon wieder Ehekrise. Also, das erste heißt A Perfect Christmas, ein perfektes Weihnachtsfest, ist von 2012. Ach, herrje. Ja, das war so toll, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Toller Film. Es wäre schön gewesen, wenn ich mir dazu was notiert hätte. Es war eine relativ seichte Geschichte, aber nicht so schnulzig wie diese typischen amerikanischen Weihnachtsschnulzen. Also da war es wirklich ein bisschen netter. Vertraut mir einfach, was das angeht. Aber bei der anderen Geschichte sind meine Informationen quasi druckfrisch. Das heißt Blind Date unterm Weihnachtsbaum im Deutschen ist aus diesem Jahr oder aus dem gerade vorübergehenden Jahr 2024 ist ein französischer Film. Das heißt, der Titel ist für mich gerade unaussprechlich. Ich habe ihn jetzt gerade nicht vorrätig. Und Blind Date unterm Weihnachtsbaum, das lege ich euch ans Herz, weil das ist mal wirklich ganz anders als dieses typisch amerikanische. Und wirklich zuckersüß. Also wer diese Weihnachtsstimmung noch ein paar Tage länger für sich festhalten will, dem empfehle ich diese beiden Schmonzetten. Und damit? Damit kommen wir zum lustigen Teil der Sendung. Zum lustigen Teil der Sendung? Ja. Ja, das heißt, René macht jetzt einen Kopfstand und wird versuchen, mit dem Arsch Fliegen zu fangen. Aber da haben wir ja nichts von. Dann würde ich sagen, erzählen wir uns einfach mal Witze. Ah, okay, ja, machen wir das einfach. Okay, das ist doch besser. Zettel. Runde 1. Ja, dann würde ich doch mal sagen, traditionell fängt okay. Der Marc mal wieder an. Alles klar. Sitzen zwei Ostfriesen an der Theke. Und an dieser Stelle entschuldigen wir uns natürlich, weil 2024, ausgehendes Jahr 2025, steht vor der Tür. Da sollte man keine Witze mehr über Blondinen, Rothaarige oder Ostfriesen machen. Aber warum egal, nicht? Hier geht's um den Witz. Ein Witz. Eben. Sitzen zwei Ostfriesen an der Theke. Gegenüber hängt ein großer Spiegel. Guck mal, die beiden da drüben, die sehen genauso aus wie wir. Ja, stimmt. Die sind bestimmt bei uns aus dem Dorf. Weißt du was? Ich gehe mal rüber und frage die. Bleib sitzen, der eine kommt gerade. Ja. Klasse. So, spät nachts kommt ein älterer Herr von der Pokerpartie nach Hause und an der Tür empfängt ihn seine empörte Frau, die ihm gleich heftige Vorwürfe macht. Da sagt er, ey, du brauchst dich ja nicht aufzuregen. Pack deine Sachen, ich hab dich an meinen Kumpel verloren. Sie steht mit offenem Mund da. Was? Wie kannst du denn sowas machen? Ja, für mich war es auch nicht leicht, mit vier Assen zu passen. Mm. Oh, noch ein Nachtrag zu Weihnachten. Was hat man, wenn man zu heißen Glühwein trinkt? Keine Ahnung. Gebrannte Mandeln. Ui. Ja. Der kam eigentlich mit Andeutung. Ja, eben. Den hätte da kennen müssen. Mit also, Anlauf. Mit ja. Ausgestreckten Beinen in den Rücken gesprungen. Genau. Runde 2. Mein Onkel ist übrigens Numismatiker. Was ist das? Das ist einer, der Münzen sammelt. Das sind immer diese Fremdwörter. Früher hat man einfach gesagt, er ist Bettler. Ja. Der angehende Schwiegersohn zum angehenden Schwiegervater. Ich rauche nicht, ich trinke nicht und ich rühre keine Spielkarten an. Und ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Darauf der angehende Schwiegervater. Das kannst du dir mal schön aus dem Kopf schlagen. Ich will so einen Schwiegersohn nicht, der mir nachher als Beispiel vorgehalten wird. Ja. Jetzt kommt mal wieder ein Kinderwitz. Wie schön. Eltern, holt gefällt mir. Aus dem Bett. Jetzt genau. 23.30 Uhr, die Stunde genau. Für das aufgeweckte Kind. Kling, kling, kling, kling. Eine Schnecke kriecht im Winter einen Kirschbaum hoch. Da kommt ein Vogel vorbei und fragt, was machst du denn da? Die Schnecke, ich will Kirschen essen. Aber da hängt doch noch nichts dran, sagt der Vogel. Naja, wenn ich oben bin, dann schon. Schnecke. Ja. Runde 3. Stell dir vor, ich glaube, den hatten wir wirklich schon. Na, bestimmt, bei dir ist die Chance groß. Ja, wir haben jetzt mittlerweile ja alle Witze weltweit durch. Okay, also stellt euch vor. Ihr fahrt Auto, hinter euch hupt die Feuerwehr, nebenan fährt ein Motorrad, genauso schnell wie ihr auch. Mhm. Vor euch galoppiert ein Pferd. Was macht ihr? Selbstverständlich, ihr steigt aus dem Kinderkarussell aus. So ist es. Übrigens, kleiner Fact, wir haben 154 mal 9 Witze in den letzten Jahren erzählt. Also es gibt eigentlich gar keinen Witz mehr. Da kein doppelten Zutreffen. Ja. Aber dieser hier ist definitiv neu. Weil von dir selbst erachtet? Nein. Erdacht? Ich hätte ich ihn schon mal gehört, dann würde ich das wissen. Skattunier an einem warmen Sommertag im Biergarten. Mitten in der Serie legt Gustav seine Karten beiseite, steht auf und guckt auf die Straße, wie ein Leichenwagen vorbeifährt und eine trauernde Gemeinde hinterher geht. Er nimmt Hab-Acht-Stellung ein, zieht seine Schirmmütze vom Kopf und lässt den Leichenzug vorbeigehen. Da sagt einer seiner Mitspieler, ich finde es ja toll, dass du in der entscheidenden Phase unserer Skatrunde innehältst, um den Leichenzug Referenz zu erweisen. Wirklich klasse. Naja, sagt er, haben wir gesagt, dass er Gustav hieß? Egal. Naja, sagt Gustav, schließlich war ich ja 24 Jahre mit dir verheiratet. Hm. Also nächstes Mal bitte das Mikro am Mund halten. Nee, ich habe das. Nee, alles das habe ich hier gesehen. Oh, der Stefan hat den Pegel im Auge. Ja, ja, ja. Aber es sollte trotzdem funktionieren. Der Stefan hat seinen Pegel immer im Auge. Ja, richtig. Na? Meistens auch den von allen anderen. Weil ich es ja nicht mag. Mhm. Genau. Das Pegellose. Wird jetzt ein Insider. Folge 152. Richtig. Sie hieß auch Ehekrise. Richtig. Die Oma zur Enkelin. Du darfst dir zu Weihnachten von mir ein schönes Buch wünschen. Na, dann wünsche ich mir doch dein Sparbuch. Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Ganz richtig, das ist ein Sattelschlepper. Okay, sehr gut. Ein Oberst wird im Offizierscasino gefragt: Gestatten, Herr Oberst, eine Scherzfrage? Er antwortet etwas mürrisch: Ja, von mir aus, aber nichts Unanständiges, wenn ich bitten darf. Die Frage lautet: Wo sind die Eier am wärmsten? Ja, keine Ahnung, wo? In einer Bratpfanne. Haha, lacht der Oberst und fragt: Sagen Sie, welcher Idiot setzt sich denn mit seinem Arsch in die Pfanne? Ja. Sehr toll. Echt mal. Naja. Die Lehrerin zu den Schülern: Wer kann denn einen Satz mit Weihnachtsfest bilden? Darauf ein Schüler: Der Elch hält sein Weihnachtsfest. Ja, oder was sagt der Vater zu seinem Kind, was am Tag rumplärt? Weihnacht. Weihnachts, ja. Nee, der kam nicht so gut. Der war irgendwie mehr. Ja. Achso, nee, sagt der Papabaum zum Kinderbaum: Weihnachtsbaum. Zu seinem am Tag heulenden. Es wird nicht besser. Jetzt wird's schwierig. Ja. Ich habe den Witz vorhin auch im Internet gelesen und er ging ein bisschen anders. Ja, du weißt aber nicht mehr wie. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Okay, dann schließen wir noch mit: Herr Oberst, ich sehe Sie ja gerade über den Exerzierplatz irgendwie marschieren, aber Sie haben Ihren Hosenstall offen. Was ist denn da los? Experiment, mein lieber Experiment. Ich hab letzte Woche vergessen, den Hemdkragen oben zuzumachen und hab einen steifen Hals gekriegt. Ja, kann man. Hast du, glaube ich, schon mal erzählt, aber ist nicht so schön. Ja, das ist Jahre her. Ja, ja, genau. Das ist doch was für unsere mal wieder auffrischen. Jüngeren Zuschauer. Das möchte ich dann gleich aufgreifen für unseren abschließenden Spruch des Tages. Ja, bitte. Der da lautet: Wenn du etwas nicht verstecken kannst, dann schmück es aus. Das ist einfach das Witzbecken bei Ihnen. Einfach knallhart so einen Cut gemacht. Das kennst du doch. Also ist ja. Guck mal, die Uhr zeigt 80:46. Ja, du, das ist die letzte Folge. Wir haben genug Zeit. Also nein. Entspannt. Ja, die Tatsache, dass es ja die letzte Folge ist, heißt nicht, dass ich nicht Folgetermine habe. Okay, Marc, danke, dass du dabei warst. Ja. Wenn es euch nicht stört, dass ich nicht gehen? Ach, jetzt hast du ja keine Termine mehr auf einmal. Doch, natürlich habe ich ja Termine. Der Sendung, der findet dann wenn euch das nicht stört, dass ich hier ein bisschen Lärm mache, wenn pass ich auf, mich Ende des Jahres, wir wollen ja wir wollen ja alte Themen nicht mit ins neue Jahr nehmen, deswegen schießen wir nur ganz schnell durch. Ihr habt beide einen Versuch. Und dann gucken wir. Ich hasse diese Fragespiele. Ja. Okay, wer war der Vogel des Jahres? 25, muss man dazu sagen. 25, das wissen wir. René. Also. Ich weiß, der Schwarzspecht war mit auf der Liste, der ist es aber nicht geworden. Es war ein Vogel, der schon mal war. War es der Waldkauz? Nein. Der war auch mit auf der Liste. Also da ist eine Farbe drin, da ist ein Gebäude drin und ein Körperteil. Hausrotschwanz? Ja. Ja, genau. Der Hausrotschwanz ist gewonnen. Ja. Ja. Der Hausrotschwanz oder der Gartenrotschwanz? Nein, der Hausrotschwanz. Richtig. Ah, das finde ich aber, ja, okay. Oder der Phoenicurus ocurus. Ah ja. So heißt er eigentlich. Der Hausrotschwanz, für die unter euch, die gerne mal eine freie Wildbahn sehen wollen, sein Pfeifen ist so. Ich hab dich lieb. Das war der andere. Das war die Goldammer. Genau. Ah, sehr gut. Und der Hausrotschwanz ist meist sehr dunkel und hat einen roten Bauch, und der Bauch befindet sich beim Vogel unter der Brust. Ich hätte nicht gedacht, dass er rot ist. Ja. Beim Gartenrotschwanz ist es nicht ganz so spektakulär. Beim Hausrotschwanz ist es der schwärzlicher und deswegen deutlicher zu sehen. Beim Gartenrotschwanz hätte ich gedacht, dass der Garten rot ist. Dass der Garten Arbeit macht. Nein, das ist im Prinzip derselbe Vogel, nur in wilderen Gefilden. Ähnlich wie der Feldsperling und der Haussperling. Nächste Frage. Die Blume des Jahres, 25. Das ist die Nulpe. Nee. Habe ich noch nie gehört. Nulpe. Sumpfblutauge. Habt ihr das schon mal gesehen? Nee. Gehört, ja, gesehen, nein. Sumpfblutauge? Die macht auch ganz komische Geräusche. René kann die bestimmt nachmachen. Genau. Richtig. Jetzt kommt eine spannende Kategorie. Das war eine Nulpe in freier Wildbahn, ja. Der Bahnhof des Jahres. Der Bahnhof des Jahres. Oh, es kann nur einen geben. Da kommt ihr nie drauf. Sag noch mal kurz die Pflanze. Sumpf? Sumpfblutauge. Ja, okay. Bahnhof des Jahres. Ja. Sorry, für unsere Zuschauer, Sumpfblutauge, ganz unspektakulär. Ah ja, René zeigt es gerade in die Kamera für YouTube. Ich gebe euch einen Tipp, da gibt es auch Senf von. Senfblut, was? Senftenberg? Aus dieser Stadt. Bautzen. Bingo, war das ein guter Tipp? Ja, total, aber Bautzen ist ja der Bahnhof des Jahres. Ja. Warum? Ich kann auch sagen, warum. Weil der wurde denkmalgerecht saniert. Hurra. Ist jetzt hell, hat offene Innenräume, einen Lounge-Bereich, Kaffee und Modell der historischen Altstadt. Was Stefan sagen wollte, war Lounge. Ja, und er hat einen neu gestalteten Vorplatz, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Autos. Offensichtlich braucht es heutzutage nicht viel, für ja, einen, um an, damit ein Bahnhof der Bahnhof des Jahres wird. Ja, natürlich. Ja. Fahren wir da mal hin? Ja, wir fahren nach Bautzen. Wir fahren nach Bautzen. Unsere nächste Ausgabe. Und ich Senf essen. Hast du auch ein Deutschlandticket? Ja. Geil, dann machen wir mal eine Bautzen-Tour. Aber René, aber hallo, der Markt zahlt das Doppelte wie du. Naja, im Moment habe ich auch noch kein Deutschland-Ticket, weil wir wissen es ja nicht, wie lange das dauert, bis das... Naja, das wird dann schon kommen, ja. Ja, du kümmerst dich, ne? Okay, nächste Kategorie, da habt ihr natürlich aufgepasst, das Jugendwort des Jahres. Ja, bist das noch? Ist noch nicht so lange her. Fesch. Nee. Nee, was du meinst, Lit ist schon lange her. Ja, nee. Oh, ich bin so auf Lock gerade. Ich bin so auf Lock. Mm. Heißt es, dass man... auf Lock? Nee, heißt es nicht. Nee, aber da war doch irgendwie also wenn ihr, ich sag mal, wenn ihr euch so anstellt, das sind minus 5000 Aura. Also. Ach ja, Aura. Aura, richtig. Aura. Aura, siehst du, habt ihr schon wieder vergessen. Schlecht. Ja. Die, also, Ich glaube auch nicht, dass irgendein Jugendlicher so spricht. Ja. Ist mir egal. Naja, das ist ja langweilig. Ist mir also, egal. Junge mit Aura. Mann. Ist mir egal. Junge ohne Fahrkarte. Ist mir nicht egal. Das Wort des Jahres ist das war ganz frisch. So ein ausgedachtes Wort. Was, ganz frisch. Was ein irgendwie zusammengesetztes Substantiv. Was ist in zwei Monaten? Hatten wir am Anfang der Sendung. Die Ehrenfrage. In zwei Monaten. Achso, die Punkte. Die Kanzler. Die Ehrenfrage. Die. Alles ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Das also, Wort? Du meinst Vertrauenswaage. Nein, Ampel aus. War Ampel das Wort. Aus. Ampel aus, Ampel an. Armes Deutschland. Übrigens, sagen wir es mal so: Diese sogenannten Intellektuellen, ja, die da diese Wörter auswählen, die machen einen schlechten Job. Aber was ist denn, was macht denn das Wort des Jahres aus? Genau. Das Wort des Jahres ist. Steht das für das Jahr? Bezeichnet das das Jahr? Ja, oder ein Begriff, eine Begrifflichkeit, die im. Sozusagen in der Öffentlichkeit sehr verbreitet war. Ich habe das genau. Noch nie benutzt. Ampel aus, sag ich, wenn ich über einen Zebrastreifen gehen will. Exakt. Wenn keine dann Ampel da ist, ist Ampel aus. Nee, Ampel aus, sage ich, wenn... Wenn nicht grün und nicht rot ist. Wenn die Ampel ausgefallen ist, dann sage ich Ampel aus. Ja. Also das ist das Wort des Jahres, es suggeriert, dass es in den täglichen Sprachgebrauch eingegangen ist wie die Wende. Genau. Ja, und das ist völliger Quatsch. Kein Mensch sagt das. Quatsch mit Soße ist das Wort des Jahres. 2017 war das Wort des Jahres übrigens Jamaika aus. Also es ist immer irgendwas Politisches hierher, genau. Ne? Aber egal. Habe ich schon erwähnt, dass sie einen beschissenen Job machen? Ich stehe dazu. Ja. Und dann gab es noch eine interessante Statistik, die längsten Wörter oder längsten Worte im deutschen Duden. Ja, du meinst sowas wie Feuerwehrleiterwagen, Scheibenwischer, Gummiplättchen? Richtig. ist es das? Nee. Auf Platz 1, Aufmerksamkeitsdefizit minus Hyperaktivitätsstörung. Mit ADHS. Habt ihr mitgezählt? 44 Buchstaben. Oh. Natürlich habe ich mitgezählt. Ich klatsche gleich ein paar. Habt ihr mitgezählt? Im Duden. Überleg mal. Ein zusammengesetztes Wort. Das ist, ist auch schon wieder geschummelt. Ja, ist im Deutschen nicht. Auf Platz 2, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Oder auf Platz 3, auch interessant, Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Das ist so ein Klassiker. Das habe ich schon als Sechsjähriger gekannt. Ja, das hat sich mal einer rangesetzt. Und welches sind die häufigsten Buchstaben im Duden? Wie viele Buchstaben hat das Wort Duden? Hä? Das Wort Duden hat 5 Buchstaben. Stimmt. Er hat er jetzt auch erst gecheckt, der René. Wollte er gar nicht. Die häufigsten Buchstaben im Duden sind das Ernstel. Nee, C, D, E, F, G. Das sind die häufigsten Buchstaben. Die kommen echt hintereinander, zufälligerweise. Ja. Du glaubst an einen Zufall? Ich glaube an eine Stefan-seitige Verschwörung. Find auch, ja. Das genau. Hat er sich ausgedacht. Gut. Also wenn es sich Stefan ausgedacht haben sollte, wir werden es nie erfahren. Und René hatte uns noch empfohlen, die häufigsten Suchanfragen. Google hat ja auch wieder Statistiken rausgebracht, was auch immer super die spannend sagt, ist. Dir macht die Sache ja wirklich Spaß, ja, oder? Definitiv. Und Marc ist ja Serienfan. Vielleicht ist eine von den 3 Top-Serien dabei, die du kennst. Was sind die häufigsten Serien des Jahres? Die häufigst gesuchten Serien? Habt ihr irgendeine Idee? Auf Platz 1 immer noch die Lindenstraße, ist nein. Klar. Danach Dallas. Nee. Maxton Hall, sagt euch das was? Maxton Hall, nie gehört. Nee. Fallout. Gehört aber. Fallout, da kennt man eher das Spiel als die Serie. Und das dritte kennt ihr auf jeden Fall, Three Body Problem. Nee. Also ja, das war gesehen, bei Netflix, ne? Glaube ich, ja. Ja. Was mit Lindenstraße? Nee, das war, Was ist mit Goat? Was? Weiß ich nicht. Game of Thrones? Ach nee, das ist doch. Guck doch keiner. Star Wars? Nee, ist nicht dabei. Zumindest nicht unter den. Weißt du was? Ist mir egal. Genau. Welche Persönlichkeiten wurden am meisten gegoogelt? Warte, ja, das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Der Sohn hier von Mette Mare. Also, nee, wir reden von Deutschland, ne? Wir reden von Deutschland. Absolut richtig. Stefan Raab. Und Stefan Raab hat richtig in den Suchen abgesahnt. Ja. Das heißt, seine Rechnung ist mal wieder aufgegangen. Und Kamala Harris und Donald Trump. Ja. Nur einer von den beiden ist dann auch deutsch, nämlich der Trump. Ja. Also, seine Familie kam aus Deutschland. Ja, mein Gott, wofür wollen sie uns die Leute dann noch alles verantwortlich machen? Ja. So ist es. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar Was-Fragen. Abschluss. Ja. Das finde ich gut. Das gefällt mir am meisten. Da bist du wieder motiviert. Was? Genau. Was-Fragen. Die drei häufigsten Was-Fragen in der deutschen Google-Suche. Was geht? Ja, das wär's. Ja. Da haben wir zum einen, was ist die Vertrauensfrage? Was ist ein Ampel aus? Nee. Was ist ein Talahorn? Das war ja auf Platz 3 beim Jugendwort des Jahres. Und ganz aktuell. Was mache ich heute Nachmittag? Was ist Dubai-Schokolade? Dubai-Schokolade. Habt ihr sie schon mal gegessen? Nee. Die gab es jetzt auch hier in einem Supermarkt. Ja, ne? Nee, soll jetzt. Also hast du sie gesehen? Lidl und Aldi wurden wohl verklagt. Oder Lind? Ja, Lind wurde verklagt. Lidl hat sie wohl diese Woche im Sortiment. Von einem Exporteur. Von einem Exporteur. Importeur. Ja, von einem Importeur, der Meinung ist, Dubai-Schokolade muss aus Dubai importiert sein. Ansonsten darf sie nicht Dubai-Schokolade heißen. Also wenn der auch nur welcher Anwalt wagt sich denn an so einen bescheuerten Fall? So ein Dicker, der gerne Schokolade Geld, isst. Geld verdienen kann? Oh. Ja. Also glaube, wie blöd kann man sein? Also wenn das wirklich Aussicht auf Erfolg hat und da draußen jemand irgendwie rechtlich da irgendwie bewandert ist, uns gerne mal oder mich im Speziellen irgendwie mal aufklären, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Erfolg gekrönt. Ich glaube, die sind eigentlich auch. Ja. Was? Ja, aber ich habe auch gehört, also höchstens ein Vergleich. Jetzt unter einem anderen Namen. Aber selbst das, also das hätte ich mit der Forke vom Hof gejagt, so jemanden. Ja, nicht, wenn du damit Geld verdienen kannst. Ja. Ja, nee, nicht, wenn ich der Anwalt wäre, dann nicht, aber wenn ich jetzt hier Aldi und Lidl wäre oder Lind und da würde jemand kommen und würde sagen, ja, das ist keine Dubai-Schokolade, weil die kommt nicht aus Dubai, und ich sage, ja, verpiss dich. Also welches Gericht würde denn da sagen, ja, auf jeden Fall. Das braucht Jahre, bis sowas überhaupt etabliert ist. Also es gibt ja so Sachen wie ein Thüringer Rostbratwurst, die muss dann eben bestimmten Qualitätskriterien genügen. Oder Brandenburg. Oder Champagner und normaler Sekt, was etc., war das? Ihr wisst. Brandenburger Käse, der aus Italien kommt oder so. Ja, und jetzt kommt ihr mit Dubai-Schokolade und es gibt da wirklich Aussicht auf Erfolg vor irgendeinem Gericht. Armes Deutschland, lass mich in Ruhe. Ey, haben wir andere Probleme? Was rede ich mich auf? Ich weiß auch nicht, warum ich da so aufregst. Also, geht mir am Arsch vorbei, so mal ehrlich. Ja, aber ich mich warum? Da null aber, drüber aufregen. Naja, aber du hast es doch hier als Thema mit reingebracht. Ja, aber da würde ich doch nicht aber so. Aber Stefan denkt, da ist mir egal. Ja. Mir da schließt sich der Kreis. Dass wir einen Kameraausfall hatten. Ja, siehst du, hast du wieder technische Probleme gehabt drin? Ja, leider. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das kriegen wir noch raus. Ich weiß es. An der Kamera. An dir. Entweder ist der Chip voll gewesen. Hm. Ich sage nur, wer billig kauft, kauft doppelt. Hm. Ja, so egal, ich das wir werden es eruieren im Richtig. Nachgang. Bis in 2 Wochen haben wir das Problem auf jeden Fall. In 2 Wochen. Ja, gute Vorsätze, können wir uns ja vornehmen. Wir haben ja sogar 3 Wochen Zeit. Richtig. Weil wir ja vorproduziert haben. So ist es. Also, von daher, ich bin raus. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Jetzt springt er raus. Ja. Ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Silvesterabend, schönen Jahreswechsel. Kommt gut mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Genau, meine zwei Kollegen sind ein bisschen verwirrt. Am 30.12. kommen wir raus. Ja, ne? Also, einfach mal ins Konzept gucken. Genau. Jetzt kriegen wir noch Haue. Richtig. Ja, dann sehen wir uns im neuen Jahr, in 2025, frisch und munter und gesund hoffentlich. Und denkt daran, wenn ihr es nicht verstecken könnt, schmückt es. Und wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. auf Video sehen. Und hier sind die Outtakes. Dann können wir endlich wieder komische Sachen sagen. Es ist wieder eine Show und René kämpft hier noch mit dem Stativ. Lalalala. Als Familienvater hat man immer mit irgendetwas zu kämpfen. Ich gehe voll ins Rote, da muss man ein bisschen runterpegeln. Wenn du jetzt ja so laut redest. Wenn du dich erregt bist. Und auch das muss ich mal ins Mikrofon sagen, Kuhmilch schmeckt gar nicht so lecker. Besser als Schweinemilch. Ja, Wunderbärchen. Ich würde sagen, Prost. Nach der Schokolade schmeckt der Zitroneneistee gar nicht mehr so süß. Ja, hallo. Hallo. Hörst du mich? Hallo. Du bist ein bisschen laut. Hallo. Hallo. So euphorisch. Hallo. So, dein Würfel, René, der Würfel. Die Uhr. Läuft. Mann. Die okay. Drei, also jeder das Profis letzte Arbeit. Wort haben will. Aufsager. Brillant. Boah. Komischer Humor. So, wir machen jetzt hier aus. 5, 4, 3, 2, 1, Stopp.